So, ich würde dann einfach mal anfangen. Also recht schön, dass Sie alle den Weg über die Elbe trotz des Hochwassers gefunden haben. Ich muss erst mal was Kleines vorweg sagen, was die Form der heutigen Präsentation angeht. Ich hatte nämlich eigentlich vor Ihnen eine ganz, ganz tolle, mega ausgearbeitete PowerPoint-Präsentation zu geben, wo sozusagen zu jedem Satz, der in dem Vortrag drin ist, auch nochmal ein illustrierendes Bild drinsteckt, sodass alle, die irgendwie bei den abstrakten, theoretischen Sätzen aussteigen, wenigstens was zum Gucken haben. Das habe ich jetzt nicht geschafft, weil ich ein faktisches Hochwasserproblem habe. Ich wohne nämlich in der Friedrichstadt und bei uns drückt das Wasser gerade schon in den Keller. Das heißt, ich habe den Vormittag, den ich eigentlich die Präsentation fertig machen wollte, damit zugebracht, Bücherkisten aus dem Keller in den ersten Stock zu schleppen. Also Kinder- und Jugendbücher und irgendwelche alte Literatur und hoffe jetzt nur, dass, wenn ich zurückkomme, das Wasser noch nicht im ersten Stock steht. Okay, also deswegen müssen Sie mir ein bisschen nachsehen, wenn das jetzt alles ein bisschen freier ist. Paar Bilder sind trotzdem drin, bei anderen Sachen müssen Sie sich eben sozusagen vor dem inneren Auge irgendein Kunstwerk vorstellen, das jetzt gerade zum Beispiel illustrativ gemeint sein könnte. Die andere Sache ist, dass das jetzt eine etwas merkwürdige Mischung aus teilweise vorgelesenem und teilweise freigesprochenem wird. Das hat den Vorteil wiederum, wenn Sie es nur richtig zu nutzen verstehen, dass ich so und so als Sonntagsredner nicht so gut bin und am besten eigentlich als freier Diskutant funktioniere. Und das heißt, wenn ich nicht lang genug einen Text ausarbeite, dann kann ich den nicht so schwammig und diffus formulieren, dass alles, was an Unsicherheiten und eigenen Ungewissheiten, zum Beispiel über das, was ein sinnvoller Zusammenhang von Politik und Kunst sein könnte, dann am Ende kaschiert ist. Ja, Sie kennen das aus kunstsoziologischen Texten, wer schon mal in die ästhetische Theorie von Adorno reingeguckt hat. Adorno weiß ja oft auch nicht so richtig, worauf er eigentlich hinaus will, aber es wird dann alles so dialektisch schwammig formuliert, dass jeder Leser denkt, boah, ich habe es zwar nicht verstanden, aber irgendwas ganz, ganz Großartiges anderes, der Vorschein einer anderen Kunst und einer anderen Gesellschaft wird damit schon gemeint sein. Und die Chance hatte ich jetzt nicht. Das heißt, es gibt vielleicht Möglichkeiten am Ende zu einer etwas freieren und offeneren Diskussion auch, was man aus dieser Bestimmung des Verhältnisses von Kunst und Politik, wie ich sie jetzt hier versuche, praktisch vielleicht auch machen kann. Was das heißt, wie man damit vielleicht auch bestimmte Kurzschlüsse, auf die ich im Vortrag verschiedentlich zu sprechen kommen werde, vermeiden kann. Gut, der langen Vorrede kurzer Sinn. Ich fange jetzt wirklich einfach mal an. Ein etwas überspannter und phrasenweise mit seinem Radikalismus auch politisch unliebsam aufgefallener Theaterautor hat einmal die Kunst zu dem zentralen Medium des ethisch-moralischen und gesellschaftlich-sozialen Fortschritts erklärt. Die Arbeit an der Vervollkommnung der ästhetischen Form zwinge demnach zur reflexiven Auseinandersetzung mit einer schlechteren gesellschaftlichen Wirklichkeit und erlaube zugleich die Antizipation anderer sozialer und politischer Verhältnisse und noch vor der Herstellung dieser anderen sozialen und politischen Verhältnisse die sittliche Hebung und Umformung des Menschengeschlechtes, das dann sozusagen für eine andere soziale und politische Wirklichkeit durch die Kunst eben auch vorbereitet worden wäre. Ein anderer, in seiner Jugend nicht weniger radikale, aber später im preußischen Staatsdienst etwas zur Ruhe gekommener Philosoph, antwortete auf diese Position mit der These, dass jede Auffassung von Kunst als Mittel auch für noch so edle politische oder moralische Zwecke oder auch nur der Belehrung die Kunst entwerten müsse und die Kunst entwürdige, da Kunst in diesem Verständnis ihren substanziellen Zweck, wenn sie politisch vereinnahmt wird, nicht mehr an sich selbst findet, sondern an einem anderen. Die Kunst aber müsse Selbstzweck sein, die ästhetischen Formen müssten Selbstzweck sein. Um es gleich aufzulösen, wenn man schlaue Sätze sagt, suchen ja alle immer nach den zitationsfähigen Namen. Die Anspielung hier war im Fall des Stückeschreibers auf Friedrich Schiller und seine Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts. Die Antwort darauf mit dem ehemals radikalen und dann im preußischen Staatsdienst zur Ruhe gekommenen Philosophen, na, wer könnte das sein? Schlaumeier? Das wäre Hegel. Aber wir müssen jetzt auch nicht irgendwie die großklingenden Namen einsetzen, weil letzten Endes könnten wir zu diesen zwei Positionen also Kunst als wichtiges Medium des sozialen und politischen Fortschritts und andererseits Kunst als etwas, das nur Selbstzweck zu sein hat, könnten wir eine endlose Vielzahl von philosophischen, ästhetischen, kunsttheoretischen Positionen aus den letzten 200, 250 Jahren ungefähr aufzählen. Das heißt, anstelle von Schiller könnten wir hier irgendwie auch Proudhon einsetzen mit seinen Schriften von den Grundlagen und der sozialen Bestimmung der Kunst. Anstelle von Hegel könnten wir unter Umständen einige Sachen vom späten Adorno einsetzen, von dem Sie im Laufe der Vorlesungsreihe ja schon was gehört haben, bei dem es letzten Endes auch darum geht, dass sozusagen gerade im Inkommensurablen des Kunstwerks und der ästhetischen Form mit einer unvollkommenen Wirklichkeit die Antizipation von etwas anderem legen könnte. Also gerade die Kunst als Selbstzweck würde dann verhindern, dass sie politisch vereinnahmt wird und auf die bestehenden Verhältnisse wieder reduzierbar wäre. Und man könnte jetzt hier, also wie gesagt, tausendfach Name-Dropping machen, kluge Namen einsetzen. Das Wichtige ist, dass diese beiden Positionen, Kunst als Selbstzweck, la pour la, und Kunst als irgendwie Medium einer politischen und sozialen Praxis, verstanden, dass diese beiden Positionen eigentlich in der Theoriegeschichte, aber auch in der Geschichte der künstlerischen Praxis, eigentlich immer zwei extreme Gegensatzpositionen gewesen sind. Also das heißt, man haut sich da immer wieder dieselben Argumente um die Ohren, 250 Jahre lang. Man wiederholt eigentlich immer wieder dieselben Diskurse, da das Gedächtnis meistens kurzlebiger ist als als das Papier, ist dann auch schon wieder vergessen, dass man das alles irgendwie schon mal diskutiert hat. Und es geht immer darum, kann Kunst einfach Kunst im politischen Auftrag sein oder muss es nicht doch was anderes sein? Vielleicht haben Sie im Laufe der Vorlesungsreihe aber auch schon an der einen oder anderen Stelle gemerkt, dass so einfache Entgegensetzungen meistens nicht ganz funktionieren. Also dass das Verhältnis von Kunst und Politik eigentlich in den meisten Fällen, wenn man dann vor allen Dingen konkret auf einzelne Kunstwerke schaut, auf einzelne künstlerische Aktionsformen und Praktiken schaut, sehr viel ambivalenter und widersprüchlicher erscheint, als es dieser Gegensatz einer vermeintlichen Reinheit der autonomen Kunst und einer immer schon irgendwie politische und sozialen Funktionen erfüllende Kunst suggerieren mag. Ich möchte jetzt so vorgehen, dass ich Ihnen in der heutigen Vorlesung so einen kleinen Überblick gebe, wie das Verhältnis von Kunst und Politik in modernen Gesellschaften aus soziologischer Sicht beschaffen ist und warum das Verhältnis ästhetischer und politischer Praxis in der Moderne derart widersprüchlich und ambivalent ausfällt, dass ich Ihnen am Ende wahrscheinlich auch keine eindeutige Antwort geben kann, wie man es jetzt richtig angehen soll und wie man es machen soll. Das heißt, am Ende wird keine verbindliche Lösung dieser widersprüchlichen Spannung, die ich Ihnen jetzt darstelle, stehen, aber vielleicht ein auch handlungspraktisch etwas besseres Verständnis für die Möglichkeiten und Formen, aber eben auch für die Bedingungen und Grenzen, die eine soziale und politische Kunst in der Moderne zu beachten hat. Ich möchte dabei erstmal so vorgehen, dass ich mit einigen Beispielen anfange, die erstmal vorführen, wie sich diese Spannungen und Widersprüche von ästhetischer Autonomie und politischer Funktion beziehungsweise politischen Funktionen und Ansprüchen oder auch Anmaßungen der Kunst in der künstlerischen Praxis manchmal in durchaus paradoxen und, wenn man genauer hinguckt, ziemlich absurden, zumindest für Außenstehende, wenn man involviert ist, natürlich immer nicht, aber der Soziologe kann immer drauf gucken und denken, wann ist das eigentlich komisch, also in manchmal ziemlich absurden und paradox erscheinenden Phänomenen Bahn bricht. Und ich will dann ausgehend von so diesen paar eher illustrierenden Anmerkungen über das, was man als Paradoxien des Verhältnisses von Kunst und Politik in der Moderne ausweisen könnte, ein paar Überlegungen anstellen, wo kommt das eigentlich her, also was sind die theoretisch-ästhetischen Gründe dafür, also in theoretisch-ästhetischen Debatten, was sind aber vielleicht auch die Gründe im Zusammenhang mit den praktischen und realen gesellschaftlichen Funktionen von Kunst in der Neuzeit und in der Moderne. Und am Ende soll dann sowas stehen wie eine Diskussion dessen, was macht man jetzt damit? Aber da sind Sie dann auch gefragt, weil das werde ich Ihnen nicht beantworten. Das ist nämlich auch nicht die Aufgabe der Wissenschaft, klare Antworten zu geben, wie man es machen soll, sondern unsere Aufgabe ist erstmal nur, Probleme zu zerkauen. Gut. Zu den paradoxen Erscheinungen. In den letzten Jahren haben Sie ja gemerkt, und das ist ja auch so ein bisschen der Anlass wohl dieser Vorlesungsreihe, das kann man zumindest auch der Textankündigung im Flyer entnehmen. In den letzten Jahren ist es ja so gewesen, dass im Zuge jüngster ökonomischer, sozialer und politischer Krisenkonstellationen vermehrt wieder Forderungen und Ansprüche nach einer dezidiert sozialen und gesellschaftlichen Kunst vernehmbar geworden sind. Politische Kunst scheint insofern in den letzten 3 bis 5 Jahren dabei zu sein, von einer lange Zeit eher marginalisierten und belächelten Randerscheinung wieder zu einer dominanten Trademark des Kunstfeldes zu werden. Selbst die Zentrale Deutsche Kunstschau, die Documenta in Kassel, die noch in den 1990er und Nullerjahren, wie man das so schön sagt, als dezidiert apolitische, rein ästhetische Leistungsschau angetreten war, die sich sowohl vom politischen Tagesgeschäft als auch vom Massenpublikum abgrenzen wollte und in der dezidiert politische Werke recht zuverlässig auskuratiert wurden, präsentierte sich jetzt in ihrer jüngsten Auflage der 13. Documenta in Kassel im letzten Jahr ja sozusagen als großes soziales und ökologisches Versuchslabor für Kritik und für alternative Gesellschaftsentwürfe. Das könnte man jetzt an etlichen Abbildungen zeigen. Es gibt so, wenn man da drin war und wenn man auch so die letzten Documenta im Vergleich dazu gesehen hat, wurde man doch relativ geflutet mit irgendwelchen Installationen und Darstellungen, die man im weitesten Sinne als Konsum-, Müll-, überwachungskritisch lesen konnte, wenn man es nur wollte, oder als irgendwie verquaste Anspielungen auf die Vereinnahmung von verschiedenen ästhetischen, philosophischen Projekten mit Biotechnologie gepaart und so weiter und so fort. Jeder konnte sich da was aussuchen. Das Interessante ist, ich will jetzt nicht in eine Detaildeutung der Documenta 13 gehen, ich werde da vielleicht am Ende noch ein paar Sachen zu sagen. Das Interessante an der Documenta 13 ist erstmal, dass wenn man die Geschichte der Documenta kennt, ist ja so war, dass die Documenta angetreten war als eine Kunstschau, die sich dezidiert von einem sowohl figurativ-realistischen als auch von einem sozialpolitischen Kunstverständnis, wie es im Osten Deutschlands zu dieser Zeit dominant war, abgrenzen sollte und deswegen eine Form von abstrakter Malerei bevorzugte und eben auch eine Vorstellung von Kunst, in der ganz im Sinne Hegels und der La pour la jeder Versuch, eine klare politische Aussage oder Positionierung zu treffen, eigentlich ein Verrat an der Kunst sein müsste. Und da ist jetzt das Interessante an der Documenta 13, dass Sie hier eigentlich sozusagen einen radikalen Umschwung bemerken. Also sowohl in der kuratorischen Praxis als auch in den Begleitreden. Weil klassische Begleitreden, Documenta 50er, 60er, 70er Jahre, war immer irgendwie Freiheit der Kunst, Freiheit des ästhetischen Ausdrucks. Das muss alles vor allen Dingen und zuerst auch immer heißen, Freiheit der Kunst gegenüber politischen und ökonomischen Funktionen, Freiheit der Kunst gegenüber den Ansprüchen des Massenpublikums, genauso wie Freiheit der Kunst gegenüber klaren Positionierungen zu sozialen Bewegungen. Und jetzt hatten Sie so sozusagen auch in den Begleitreden auf einmal einen ganz anderen Ton und einen ganz anderen Duktus drin. Selbst unser unser wichtigster Sonntagsprediger, der Bundespräsident, der ja auch eine Erfahrung in so einem gewissen Rededuktus hat, der dann sicherlich schöner anzuhören ist als meiner, sagte ja anlässlich der Documenta-Eröffnung, dass die Aufgabe der Kunst heute sei, uns wachzurütteln und uns irgendwie mit den großen politischen Fragen zu konfrontieren. Das Interessante ist, dass so eine Positionierung noch 10 Jahre vorher, gerade im Kontext der Documenta, eigentlich absolut undenkbar gewesen wäre. So viel Einigkeit über die gesellschaftspolitische Aufgabe und Relevanz der Kunst sollte daher nun nicht vergessen machen, dass das noch vor kurzer Zeit ganz anders ausgesehen hat. Dezidiert politische Kunst stand hier immer in dem Verdacht, entweder Ausdruck eines etwas naiven Weltverbesserertums zu sein und konnte deswegen eher belächelt werden. Oder der andere Verdacht war, dass man es eigentlich mit einer fundamentalen Bedrohung nicht nur der Freiheit der Kunst, sondern jeder freiheitlichen Gesellschaftsordnung zu tun hat, sobald die Kunst politisch wird oder die Politik ästhetisch. Und das hat natürlich eine spezifische Hintergrundgeschichte, wenn man es so ganz kurz machen will. Sie wissen nicht nur, dass Hitler und große Teile des engsten Führungskreises durchaus Künstler und Ästheten waren, sondern Sie wissen vielleicht auch, dass wichtige Strömungen der klassischen Moderne, etwa der Futurismus, immer eine gewisse Affinität zum Faschismus zum Beispiel hatten, einfach wegen der Ästhetisierung des Politischen. Und dass letzten Endes sehr, sehr viele große ästhetische Projekte des 19. und 20. Jahrhunderts immer gleichzeitig auch als dezidiert politische Projekte der Gesellschaftsumformung und der Gesellschaftsbeglückung nach einem bestimmten Plan angetreten waren. Und die extreme Ausprägung davon, Ausformung davon, konnten Sie dann in so einem Satz wie dem des Genossen Stalin finden, der die Künstler als die Ingenieure der menschlichen Seele bezeichnet hat. Ist übrigens ein Zitat, das abwechselnd auch anderen Leuten zugeschrieben wird, aber ich glaube, ursprünglich ist es tatsächlich vom Genossen Stalin oder von einem seiner Redenschreiber gewesen. Was sich darin jetzt ausdrückt, ist natürlich ein spezifischer historischer Hintergrund, der in der Bundesrepublik vor allen Dingen natürlich auch durch die nicht nur räumliche Nähe zum Nachbarn DDR, aber generell auch in der westlichen Kunstauffassung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wirklich zu einer radikalen Gegenpositionierung geführt hatte, in der politische Kunst letzten Endes eigentlich im westlichen Verständnis als Oxymoron erscheinen musste, also als ein performativer sprachlicher Widerspruch, in dem das, was näher bestimmt wird, also in dem die nähere Bestimmung mit dem, was näher bestimmt wird, eigentlich unvereinbar ist. Ne? Also Kunst kann nicht politisch sein, Politik kann nicht ästhetisch sein, und wenn sie es wird, hat man es eben nicht mehr mit einer differenzierten, pluralistischen, vielfältigen Moderne zu tun, sondern mit einem totalitären Projekt. Das ist sozusagen vielleicht so ein bisschen ganz, ganz grob der Hintergrund, der dazu führte, dass nach dem Ende des staatssozialistischen Gesellschaftsprojekte und der mit ihnen einhergehenden Blockspaltung in den 1990er Jahren vor allem in der Bundesrepublik Deutschland zunächst noch eine spezifisch westlich geprägte Perspektive in der Tradition der La pour La erstmal mit dem Anspruch antrat, auch auf dem Feld der Künste als unangefochtener und endgültiger Sieger oder gar als Ende der Geschichte aus dem Systemwettkampf hervorgegangen zu sein und in dieser Form jetzt auch Respekt einforderte. Der bundesdeutsche Großmaler Georg Baselitz mochte sich dabei im Ton vielleicht etwas vergriffen haben, als er 1990 erstmal sagte, dass in der DDR kein einziges Kunstwerk entstanden sei und dass in der DDR auch keine Künstler gelebt hätten, sondern schlicht und einfach nur Arschlöcher. Also er mochte sich im Ton etwas vergriffen haben, aber gerade die Leute, die sich im Ton etwas vergreifen, sind dann ja auch die lustigen und spannenden. Aber er brachte letzten Endes in dieser Polemik, mit der er 1990 mit einem Pauschalverdikt über die Kunst in der DDR den sogenannten deutsch-deutschen Bilderstreit eröffnete, doch bestimmte Grundpositionen relativ gut auf einen Punkt, nämlich das Selbstverständnis, dass einmal unter politisch unfreien Bedingungen keine Kunst entstehen könnte, dass zum anderen Freiheit der Kunst, vor allem auch Freiheit der Kunst von der Politik bedeuten müsse, und das ist das Wichtigste, dass Kunst unabhängig von der politischen Haltung und der politischen Einstellung, die ein Künstler jetzt transportiert, schon jeder politische Anspruch der Kunst eigentlich ästhetisch einer Bankrotterklärung gleichkäme. Das Interessante ist ja, wenn man sich das jetzt mal vergegenwärtigt, was ist damit eigentlich gemeint gewesen? Damit man jetzt nicht denkt, man hat so eine bestimmte Vorstellung von sozialistischem Realismus im Kopf, wo man so die Jubelbilder sieht aus den 1950er Jahren, irgendwelche glücklichen Bäuerinnen und Bauern, die das Feld bestellen und dabei gleichzeitig irgendwie das utopische sozialistische Familienleben antizipieren und vorwegnehmen oder fröhlich winkende Kinder mit Fähnchen. Also dieses Bild soll man gerade nicht im Kopf haben, weil Baselitz' Polemik bezog sich gerade auf bestimmte DDR-Künstler, die innerhalb der Systemlogik durchaus für eine systemkritische Kunst in der DDR bestanden haben. Also systemkritisch innerhalb der Systemlogik, das muss man immer zusammendenken. Ne? Es ist eine bestimmte Form von Kritik, die in der DDR-Gesellschaft durchaus für das System auch stabilisierende Funktionen hat. Man könnte das jetzt ganz abstrakt formulieren, aber im Wesentlichen geht es darum, indem in der Kunst in den 70er, 80er Jahren Sachen zum Ausdruck gebracht werden können, die man sonst nicht thematisieren kann, lässt das ein bisschen Dampf aus dem Kessel. Ne? Also das heißt, man erkennt zumindest stellvertretend die Thematisierung von Problemen des sozialistischen Alltags wieder, die sonst nicht thematisiert werden können. Aber unabhängig von diesen Funktionen tritt diese Kunst durchaus ja kritisch an und durchaus auch mit Motiven an, die so wie diese Maskenmotive von Mattheuer sich kritisch zur sozialistischen Verstellung und Verbergung sozusagen der Persönlichkeit, also im Sozialismus, der eigentlich freie Persönlichkeitsentfaltung sein soll, haben alle immer diese lustigen Masken auf, verstanden werden konnten. Oder irgendwie in diesem schönen Bild auch von Mattheuer hat natürlich in DDR-Zeiten jeder irgendwie Anspielung auf die Stasi gewittert. Und die Gesellschaft, das ist dann gleichzeitig noch die utopische Überschreitung, ne? Am Horizont geht gleichzeitig schon in eine andere Richtung, während unten noch gelesen und beobachtet und gehört wird. Wie auch immer, man könnte jetzt solche Bilder endlos diskutieren. Das Wichtige ist, man kann diese Werke der DDR-Kunst eigentlich nicht auf Jubelmalerei reduzieren. Das ist ein anderes Bild auch aus der Leipziger Schule von Pfeiffer, die Wender hieß das. Das wurde in der DDR-Kunstausstellung, das zeigt auch, ne, man politisiert Kunst natürlich immer auch in Richtungen, die nicht unbedingt gemeint sind, wurde das immer als Anspielung auf die Mauer mitgelesen. Also einfach deswegen, es ist nicht nur ein Problem der Konstellation dieser zwei Leute, die Gewalt erzeugt, sondern es ist das Eingeschlossensein und natürlich die Wende interpretierte man in der DDR-Gesellschaft sofort als Anspielung in diese Richtung. Also politische Funktionen der Kunst meint damit nicht automatisch, das wollte ich damit nur veranschaulichen, Affirmation und Unterordnung der Kunst unter ein bestimmtes Gesellschaftsverständnis, unter eine bestimmte Politik, sondern schloss eben von vornherein auch kritisch gemeinte politische Kunst mit ein. Es geht also hier um einen Generalverdacht, der vorherrschte und der, und das ist jetzt auch wieder interessant, um sich so die paradoxen Entwicklungen der letzten Jahre nochmal anzugucken, am Anfang der 1990er Jahre gerade auch von vornherein a priori bestimmte ästhetische Ausdrucksformen und Stilrichtungen betraf. Das ist nämlich der Generalverdacht, dass Kunst, ne, Sie sehen schon, die Kunst in der DDR war und blieb in erster Linie im Unterschied zur Westkunst vor allen Dingen realistisch figurativ, dass Kunst, sobald sie figurativ wird, eigentlich auch schon gescheitert ist und bankrott ist. Warum das so ist, das werden Sie später theoretisch nochmal erfahren. Es ist jetzt erstmal wichtig, das zu konstatieren, dass man in den 1990er Jahren auf der ersten Documenta nach der Wiedervereinigung noch eine ziemlich forcierte Auskuratierung aller figurativen Malerei hatte, also nicht nur von DDR-Künstlern, sondern generell der figurativen Kunst. Und das ist auch noch ein kleiner Treppenwitz der Geschichte, dass 1990 ausgerechnet ausgerechnet die Begleitausstellung zum ersten gesamtdeutschen Künstlerkongress mit der expliziten Forderung und mit dem expliziten Anspruch auftrat, ich zitiere jetzt mal, damit Sie sehen, ich denke mir das nicht gerade alles aus und sage jetzt, die haben alle gesponnen damals, vor knapp 20 Jahren noch, also wirklich explizit mit dem Anspruch auftrat, Zitat, durch die Ausgrenzung der figurativen Kunst ein in sich geschlossenes Bild der künftigen Kunst in einem vereinten Deutschland zeigen zu können, und damit ein Leitbild künftiger, von ideologischen Zwängen befreiter Kunst zu geben. Das ist relativ interessant, also das ist ein sehr ideologischer Text, der gleichzeitig ein Leitbild einer künftigen, von ideologischen Zwängen freien Kunst geben will, durch Ausschluss der Figuration. Der Hintergrund, mit dem das begründet wird, ist der folgende. Realistische und figurative Kunst sei, nochmal Zitat, da sie die Abbildung des Gegebenen oder die Einwirkung auf soziale Realitäten als Zielvorstellung habe, stets der zweiseitigen Gefahr des politischen und oder konsumorientierten Missbrauchs unterworfen. Und von dieser zweiseitigen Gefahr des politischen und oder konsumorientierten Missbrauchs sei die nicht figurative, abstrakte Kunst vermeintlich frei. Das kann man jetzt natürlich sehr gut hinterfragen, weil man den Siegeszug, also der Siegeszug der Abstraktion im Westen hatte natürlich, wie schon gesagt, auch was mit der Abgrenzung von den staatssozialistischen Projekten und ihrer Kunst zu tun. Also es ist wirklich die Entgegensetzung von zwei Geltungskünsten, die hier noch mit nachwirkt. Und das wirklich Lustige daran ist zusätzlich, wenn jemand sich mit so der Kunstentwicklung der letzten Jahre auskennt, wissen Sie, was einer der großen Hypes auf den internationalen Kunstmärkten so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre geworden ist? Also gerade als Sachsen sollten Sie das wissen. Die neue Leipziger Schule, die sogenannte, also genau die Nachfolger und Schüler dieser Leute, also ne, Tübke, Mattheuer, Heisig, waren die DDR-Leipziger Schule, sozusagen die Großprotagonisten. Neo Rauch, vielleicht so einer der bekanntesten Male der neuen Leipziger Schule, ist noch Heisig Schüler gewesen. Da gibt es also sozusagen direkte Kontinuitäten. Die Erklärung dafür wäre jetzt grob gesagt, dadurch, dass die figurative Malerei in den ästhetischen Innovationszyklen der westlichen Moderne lang genug marginalisiert worden war, konnte sie dann wieder als Innovation sozusagen zurückwirken. Also, ne, wenn alle nicht mehr figurativ und realistisch malen können, und ein paar können das noch und haben einfach lange genug überwintert, bis alle vergessen haben, das war ja auch eine mögliche Ausdrucksmöglichkeit, stößt das natürlich in eine Marktlücke, die nur bestimmte Leute bedienen können. Okay. Stand jedenfalls noch vor 15 Jahren, während heute Kunst sowohl wieder figurativ sein darf, als auch vor allen Dingen wieder politisch und gesellschaftlich engagiert sein soll, teilweise sogar muss, es ist ja inzwischen eine fast genauso fordernde Erwartung wie vorher die politische Distanzhaltung. Vor 15 Jahren war das alles noch ganz anders und man hatte in der Kurzformel Figuration gleich Politisierbarkeit gleich Missbrauch, gleich Degradierung der Kunst, die Kurzformel einer regelrechten Paranoia vor den Gefahren einer, wenn auch nur potenziell politisierbaren Kunst vorliegen, für die sich jetzt in der bundesdeutschen Nachkriegskunst auch zahllose Beispiele finden ließen. Und das nicht unbedingt bei den Künstlern selbst, sondern da ist das Interessante, was macht eigentlich das Kunstfeld in der Rezeption? Und Rezeption heißt ja immer auch, es ist ja nicht so, dass ein Kunstwerk irgendwie einmal wird Farbe aufs Papier aufgetragen oder Scheiße in Dosen gefüllt und dann ist die Kunst fertig, sondern da passiert ja, wissen Sie alle, rundherum die ganze Zeit noch irgendwas anderes. Der Kunstsoziologe Bourdieu nennt das die zweite symbolische Konstruktion des Werkes und die symbolische Konstruktion des Werkes ist natürlich nie abgeschlossen und hat nicht unbedingt was mit dem zu tun, was der Künstler will, sondern da spielen ganz viele Erwartungen und Deutungen rein, die im Kunstfeld auf Seite der Rezipienten, auf Seite der interessierten Laien, aber auch der professionalisierten Kritiker und Mundwerker, die über Kunst schreiben, vor allen Dingen bestehen. Das ist relativ interessant, was in der bundesdeutschen Nachkriegskunst erstmal mit politischen Kunstwerken im weitesten Sinne passiert, wie es natürlich gibt. Ne? Es ist ja nicht so, dass auch wenn man das sozusagen sagt, auch wenn die Kritiker die ganze Zeit schreiben, wir sind eher einer La-Polar-Position verpflichtet, heißt das ja nicht, dass in der künstlerischen Praxis nur das passiert. Ich will das jetzt an einigen wirklich paradoxen Erscheinungen mal illustrieren, die sich kurz gesagt daraus ergaben, dass eine puristische Fiktion reiner Kunst sich eben vielleicht von einer Avantgarde von Kunsttheoretikern und Kunstkritikern auf die Spitze treiben ließ, die künstlerische Praxis aber auf Produzenten- wie auf Rezipientenseite natürlich immer von vergesellschafteten Subjekten getragen werden musste und vergesellschaftete Subjekte sind immer irgendwie auch in die politischen Gegebenheiten ihrer Zeit verstrickt, ob sie das nun wollen oder nicht. Man kann die Politik aus der Kunst nie wirklich ausschließen, und es gibt natürlich gerade in der Bundesrepublik dezidiert politische Künstler. Ein Beispiel dafür wäre Hans Hake. Der ist gleichzeitig deswegen interessant, weil es gibt einen relativ interessanten Interviewband, den ich jedem, den dieses Verhältnis von Kunst und Politik interessiert, auch zur Lektüre empfehlen würde. Der heißt Freier Austausch, ist ein Gespräch von Hans Hake mit Pierre Bourdieu, in dem Hans Hake relativ gut, also ich finde teilweise besser als der große Theoretisierer Bourdieu, dann einfach so aus der alltagspraktischen Erfahrung eines politischen Künstlers im Westen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so bestimmte Paradoxien auf den Punkt bringt. Man könnte jetzt was zu diesen Werken sagen. Helmsborough County, das ist eine kleine Anspielung. Sie sehen schon 20 Bills of Rights in Zigarettenform. Das jetzt auszubuchstabieren, was in diesem kleinen Kunstwerk drinsteckte, würde jetzt einen eigenen Vortrag eigentlich fordern. Es geht ganz, ganz grob gesagt um die spezifischen Verstrickungen von Ökonomie, konkret Tabakindustrie, Politik und kulturpolitischer Kunstförderung in den USA, relativ ironischen Gestus. Und höchstwahrscheinlich wird man allein schon aus der Idee 20 Bills of Rights, selbst wenn man das Kunstwerk jetzt nicht genau kennt, als Zigaretten aufzurollen und in eine Schachtel zu stecken, wird man schon merken, dass da so ein bisschen durchaus auch politisch gemeinte Subversion am Werk ist. Ne? Gerade wenn man auch weiß, dass die Bill of Rights halt irgendwie ein doch sehr überhöhtes Selbstbeschreibungsdokument der amerikanischen Gesellschaft unter anderem ist. Die interessante Frage ist, wie geht jetzt die interessierte Öffentlichkeit mit solchen Werken um? Hans Hake hat das eigentlich pointiert mit der Beobachtung auf den Punkt gebracht, dass die breite Öffentlichkeit auf seine Werke eigentlich fast ausschließlich und fast immer nur als politische Aktion und als politische Provokation reagiert hat. Darüber war er auch ein bisschen frustriert. Man kann sich das aber auch denken, weil wenn man jetzt mal nicht das nimmt, sondern irgendwie ein anderes andere große Installation, der Germania-Pavillon zur 93er Biennale in Venedig, der gleichzeitig auch ein anderes großes Thema von Hans Hake immer war, war sozusagen die Kontinuität von Nationalsozialismus und Bundesrepublik. Und was man dann halt sehr unmittelbar und sehr, sehr schnell als primär politische Provokation vielleicht wahrnimmt, ist sozusagen die vergoldete D-Mark über dem Germania-Pavillon obendrauf, also das neue Deutschland. Und unten drunter führt dann der Gedächtnisweg in ein kleines Bild, das Mussolini und Hitler beim Besuch der Biennale in Venedig 1934 zeigt. Okay, Hans Hake beklagte sich jetzt jedenfalls darüber, und das ist natürlich auch zu erwarten, wenn man solche Sachen in Deutschland oder Österreich, hat er solche Sachen ja auch schöne gemacht, jetzt anstellt, dass die breite Öffentlichkeit eigentlich auf diese Aktion immer nur als politische Provokation reagiert, während eben diese Dimension innerhalb des Kunstfeldes zugleich abgelehnt und ausgeblendet würde. Das ist jetzt eigentlich ein schönes Zitat, auch als Beschreibung. Die am weitesten verbreitete Praxis ist es, die Objekte so zu dekontextualisieren, dass sie wie eine Sammlung seltener Schmetterlinge präsentiert werden. Und auf diese Art und Weise wird jede Analyse des gesellschaftlichen Umfeldes, aus dem die Werke stammen und auf das ihre Produzenten sich bezogen haben, vermieden. Also das ist so eine Selbstaussage von Hans Hake, die, glaube ich, relativ gut zusammenfasst, was wie es einem als dezidiert politischer Künstler vielleicht oft gehen konnte. Die Tragik des politischen Kunstwerkes in der Moderne sei es dann, dass in der Rezeption der integrative Zusammenhang von künstlerischer Form und politischem Inhalt regelmäßig zwischen den einander entgegengesetzten Logiken von Kunst und Politik zerrissen werde. Ja, also das ist sozusagen das Problem des Künstlers. Er versucht mit einer bestimmten ästhetischen Form eine bestimmte politische Problematik zum Ausdruck zu bringen. In der Rezeption sehen die Laien dann nur Politik, die Experten versuchen das Ganze wieder ästhetisch zu neutralisieren. Bourdieu beschreibt das dann kunsttheoretisch als einen Grundmechanismus des modernen Kunstfeldes, dass politische Provokation von den Zelebrierungsinstanzen, wie er das nennt, regelmäßig in rein ästhetische Provokation umgedeutet wird und damit auch neutralisiert wird. Und das heißt natürlich dann auch langfristig, dass die Arbeit, dass die Kunstwerke, in die schon viel Deutungsarbeit investiert worden ist, neutral gegen die politische Haltung ihrer Produzenten werden und deswegen auch unabhängig von bestimmten politischen Wandlungen halt als Kunstwerke weiter tradiert werden und ihren künstlerischen, ästhetischen und natürlich auch ökonomischen Wert behalten. Also einfach auf den Punkt gebracht, wenn man politisch gemeinte Provokation in rein ästhetische Provokation umdeuten kann, dann ist für die künstlerische Bedeutung und auch für den Marktwert eines Picasso zum Beispiel der offene Kommunismus des Künstlers genauso gleichgültig wie das nicht nur versteckte, sondern eigentlich in den 30er, 40er Jahren auch sehr offene Kokettieren Dalís mit dem Faschismus ist für die Kunst Dalís ist. Und der Kommunismus oder Faschismus eines Künstlers verhalten sich dann zum Kunstwerk ungefähr genauso wie der exzessive Alkoholismus von Pollack, der ja auch bekannt ist, zum Kunstwerk. Es ist also eigentlich gleichgültig. Ne? Beziehungsweise es ist nicht nur gleichgültig, sondern es ist etwas, ich glaube ja, also man könnte jetzt sagen, wenn man das mal provokant formulieren will, dass von den dezidiert an die Tradition einer Kunst als gleichzeitig ästhetisches und politisches Projekt anknüpfenden Künstlern in der Bundesrepublik Deutschland vor allen Dingen Josef Beuys relativ kommensurabel und anschlussfähig noch geworden ist. Warum? Beuys drückte sich noch unverständlicher aus als Adorno teilweise in der künstlerischen Praxis. Das heißt, man konnte die meisten von ihm ja durchaus politischen Provokationen einfach mal als ästhetischen Ausdruck eines etwas überspannten und spinnenden Genies umdeuten. Und wir wissen ja alle, ne, so in der Allgemeinen, also auch Lieschen Müller weiß, dass Genie und Wahnsinn wohnen nah beieinander. Und damit war Beuys eigentlich immer relativ leicht entschuldbar, damit aber eigentlich auch in der Deutung immer sofort wieder entpolitisiert. Ein anderes wichtiges Beispiel für diese Entpolitisierung, damit lasse ich es mit Beispielen auch mal gut sein, wäre in Deutschland Gerhard Richter, ja auch einer der bekanntesten, auch international bekanntesten deutschen Künstler. An Gerhard Richter ist jetzt das Interessante, dass er natürlich selbst also sehr viel unterkühlter war als Beuys. Also wenn man Äußerungen von Richter kennt, weiß man, es hat auch was mit seiner DDR-Vergangenheit zu tun und dass er dieses Land aus verschiedenen Gründen verlassen hat, um in der Bundesrepublik weiterzuwirken. Also man weiß jedenfalls, dass Richter natürlich irgendwelchen dezidiert politisch-ideologisch eindeutigen Stellungnahmen sehr abhold ist und sich auch immer dagegen geweigert hat, dass seine Bilder so interpretiert werden. Gleichwohl ist es so, dass wenn man jetzt unvoreingenommen mal an diese Sujets angeht, dass natürlich immer politisch in einem politischen Kontext stehende und politisch aufgeladene Kunst ist. Seien das die frühen Familienbilder, mit denen Richter in den 60er Jahren bekannt geworden ist, hier nach dem Familienfotoalbum Onkel Rudi, also Onkel Rudi in nationalsozialistischer Uniform, sei es mit anderen Familienbildern aus der Zeit, geht es natürlich immer sozusagen um die individuelle, persönliche Verstrickung der Deutschen mit dem Nationalsozialismus. Wenn man andere Bilder von Richter, habe ich jetzt hier nicht mit dabei, aber Sie können das mal googeln, finden Sie bestimmt, also unter Google Bilder, Tante Marianne, sich anguckt, dann ist Tante Marianne nicht einfach nur ein Familienbild, sondern es gibt dazu eine dezidiert politische Hintergrundgeschichte. Tante Marianne ist nämlich Euthanasieopfer. Es gibt ein Bild von Richter eben mit Tante Marianne. Es gibt ein anderes von diesen Bildern, das heißt einfach Familienbild. Das zeigt einen Arzt, der aktiv an der Euthanasie beteiligt war, auch im Familienkontext mit dem Richter in Dresden auf andere Art und Weise bekannt geworden war. Also man sieht also auch in diesen Bildern sind sozusagen dezidiert politischen Kontexte eigentlich die ganze Zeit mit angesprochen. Und erst recht gilt das natürlich für eines der vielleicht bekanntesten Werke von Richter aus den 1980er Jahren, der sogenannte Stammheim-Zyklus oder auch RAF-Zyklus. Also das sind Bilder, die befassen sich mit 77. Und nun ist es natürlich so, also auch wenn die Personen, die auf den Bildern zu sehen sind, klar erkenntlich sind, also hier auf diesem kleinen Teilbild, das Gegenüberstellung heißt, das ist nach Fotos von Gudrun Enslin gemalt, heißt aber eben Gegenüberstellung. Es gibt ein Bild, das heißt einfach Erschossener. Jeder weiß aber natürlich, dass das Herr Bader ist, der sich in seiner Zelle erschossen hat. Es gibt auch noch ein Bild einfach des Objektes, das heißt Plattenspieler. Ein anderes Bild heißt eben nicht Ulrike Meinhof, sondern das heißt einfach Jugendbildnis. Und das andere Meinhof-Bild heißt einfach auch nicht Ulrike Meinhof, sondern das heißt einfach Erhängte. Also klar, es geht natürlich nicht darum, dass Richter jetzt sozusagen sagt, das hat jetzt nur die RAF zum Thema. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass jeder bundesrepublikanisch Vorgebildete diese Fotos, nach denen dieser Bildzyklus gemalt ist, irgendwo in der Presse gesehen hat damals. Und irgendwie auch mit der Geschichte der RAF zumindest grob irgendwie vertraut ist. Und gerade das, und das ist eine relativ interessante Geschichte dieses Zyklus, wenn man sich dann mal in die Deutung reinliest, wird eigentlich fast immer vernachlässigt. Also das heißt, es wird ein unglaublicher Aufwand darauf verwendet, diesen dezidiert politischen Kontext sozusagen zu sagen, ja, das ist jetzt der Hintergrund und das sind sozusagen die Einzelpersonen, aber Richter übersteigert das ja sozusagen ins allgemein Menschliche und man hätte es dann quasi mit einer griechischen Tragödienkonstellation am Ende zu tun. Dann ist natürlich die Frage, warum malt man keine griechische Tragödie, sondern sucht sich diese Sujets aus. Aber ich denke auf jeden Fall, dass Richter eben auch ein relativ gutes Beispiel dafür ist, dass eine nicht politisch direkt positionierte Kunst, weil wie gesagt, davor scheut Richter immer zurück, aber doch zumindest politische Reflexion aufzwingende Kunst in der ästhetischen Rezeption und Deutung wieder neutralisiert wird, das heißt depolitisiert wird eigentlich. Das ist ja auch eine Frage, darauf werde ich vielleicht am Ende nochmal zurückkommen, ob uns politische Kunst eigentlich eindeutig eine bestimmte Haltung vorgeben soll oder ob politische Kunst nicht Reflexionsprozesse in Gang bringen soll, die am Ende zu einer bestimmten Positionierung herausfordern, ohne diese Positionierung wirklich festzulegen. Ne? Okay. Diese Erfahrung nun, dass ein zugleich mit künstlerischem und mit politischem Anspruch auftretendes Werk stets Gefahr läuft, entweder auf reine Politik oder reine Kunst reduziert zu werden, teilen nun zahllose politische Künstler des 20. Jahrhunderts und daraus lassen sich jetzt individuell, künstlerisch, ästhetisch verschiedene Konsequenzen ziehen. Die eine Möglichkeit, das will ich immer mal unterbringen, weil das doch eines meiner Lieblingskunstwerke der Bundesrepublik der 1960er Jahre ist, und der Künstler ist heute relativ vergessen, aber die eine Möglichkeit ist natürlich die Konsequenz zu ziehen, die Hans-Peter Alvermann gezogen hat. Also von Hans-Peter Alvermann stammt dieses schöne Werk Liberty, Unity, Prosperity von 1965, also der Rollstuhl mit den großen Zukunftsverheißungen, der über die bundesdeutsche Flagge rollt. Was da jetzt irgendwie an politischen Anspielungen auf die postnationalsozialistische, die Westbindung suchende Konsumgesellschaft der Bundesrepublik drinstecken könnte, das überlasse ich jetzt Ihnen. Was an Alvermann interessant ist, ist, dass er einer der wenigen Künstler ist, der eine ganz bestimmte Konsequenz aus seinen Erfahrungen mit dem Kunstfeld gezogen hat. Alvermann hat nämlich, nachdem er erstmal mit seiner ins Absurde übersteigerten neosurrealistischen Objektkunst in den 1960er Jahren sowohl bei der Kunstkritik als auch kommerziell durchaus einige Erfolge einfahren konnte, die Konsequenz gezogen, keine Kunst mehr zu machen. warum mich, seine Haltung dazu war, beziehungsweise die Begründung war, dass diese Form von Ästhetik und diese Form von künstlerischer Provokation vielleicht im künstlerischen Establishment Spuren im Bewusstsein hinterlassen würde, aber niemals das Bewusstsein der Massen ergreifen und umformen könnte. Also man hört an diesem Duktus schon, der gute Alvemann war Marxist und hat sich dann leider könnte man fast sagen, überwiegend wirklich der aktiven politischen Missionierungsarbeit hingegeben und war künstlerisch entsprechend auch nicht mehr aktiv. Die andere Möglichkeit wäre Jörg Immendorf. Das Bild habe ich jetzt leider nicht hier, aber googeln Sie einfach mal die Parole "Hört auf zu malen". Finden Sie garantiert auch bei Google-Bildern irgendwo eine Abbildung. Also es gibt von Immendorf, von dem ja auch, habe ich gesehen, das Motto zu dieser Vorlesungsreihe steht. Also wo stehst du mit deiner Kunst, Kollege? Das Bild ist eigentlich ein anderes. Also nicht der röhrende Hirsch, aber fast genauso schlimm. Also das ist halt ein, naja, so ein bisschen im Agitpop-Stil gehaltenes, sehr plakatives Bild, in dem sozusagen die Tür zum Atelier aufgerissen wird. Der Künstler sitzt halt irgendwie da vor seinem Bild und draußen zieht ein Demonstrationszug mit der roten Fahne vorbei. Also, wo stehst du mit deiner Kunst, Kollege? Kurz vorher hatte Immendorf noch ein ungegenständliches Werk, so ein bisschen am Fachismus angelehntes Werk gemalt. Das sind einfach zwei durchkreuzte Balken auf rotem Grund zu sehen und darüber steht die Parole "Hört auf zu malen!" Ausrufezeichen. Das ist dann letzten Endes dann doch wahrscheinlich der künstlerisch verbreitetere Umgang. Ne? Man merkt zwar irgendwie, dass das alles relativ absurd ist und dass man sich auch als Künstler, wenn man Politik machen will, dann eben doch Politik machen sollte und keine Kunst. Aber Immendorf zieht halt nicht die Konsequenz. Er hört nicht auf zu malen wie Alvermann, sondern machte dann halt wirkliche Agitprop-Kunst, über die man jetzt selbst, wenn man jetzt über gewisse Eigenheiten seiner maoistischen Vorstellung in den 70er Jahren so zeitbedingt hinwegsehen möchte, dann trotzdem heute auch vielleicht ästhetisch so ein bisschen denkt, naja, so dolle und spannend ist das jetzt auch nicht. Gut, aber darüber lässt sich streiten. Ich will jetzt hier keine Wertung abgeben. Das Interessante ist jetzt, unabhängig davon, wie einzelne Künstler damit umgehen, was jetzt der Wissenschaftler, wenn er da drauf guckt, so zur Erklärung dieser merkwürdigen Paradoxien künstlerischer Praxis zu sagen hätte. Also warum stehen sich Politik und Kunst eigentlich so teilweise in bestimmten Positionierungen spinnefeind gegenüber und kommen offensichtlich aber doch nicht voneinander los? Das ist ja die interessante Frage, ne, dass Kunst sozusagen immer wieder politisch wird und auch immer wieder auf ihre politischen Funktionen zurückgeworfen wird, auf der anderen Seite aber auch immer ein Problem hat, auf Politik reduziert zu werden. Dazu muss man erst mal sagen, alles, was ich jetzt sagen werde, hat natürlich was mit einem dezidiert neuzeitlich modernen Kunstverständnis überhaupt zu tun. Also das heißt, sowohl die Überhöhung der Kunst als zentrales Leitmedium politischer und sozialer Reflexionen und Umformungsprozesse, als auch diese Vorstellung, Kunst könnte irgendwie ein Selbstzweck sein, die Reinheit ästhetischer Form und so weiter und so fort. Das sind Vorstellungen, die man in anderen historischen Kontexten mit irgendwie kreativen Schaffensprozessen nicht unbedingt verbindet. Ebenso wenig wie die Vorstellung, die ja in unserer Moderne irgendwie an die Tätigkeit des Künstlers geknüpft ist, dass das nun irgendwie was besonders Hochwertiges ist, irgendwas, was besonders toll die Zukunft antizipieren kann, ein besonderes Medium der Reflexion. In anderen Gesellschaften ist Kunst einfach erstmal Handwerk, ne? Und Handwerk ist eine niedere Tätigkeitsform, können Sie sich einfach angucken. Also auch unser Verständnis von griechischer Kunst ist ja wesentlich irgendwie nicht von der Stellung von Kunst in der griechischen Antike geprägt, sondern von der Vorstellung, die die Renaissance sich dann von der Kunst in der Antike gemacht hat. Und das ist natürlich irgendwie eine überhöhte Vorstellung des Ästhetischen schon. Bei Aristoteles finden Sie das nicht. Bei Aristoteles sollen Künstler noch nicht mal den Vollbürgerstatus zuerkannt bekommen. Erst recht nicht die Bildhauer, weil was sind Bildhauer? Bildhauer sind Handwerker. und auch noch welche, die sehr, also auf eine sehr niedere Art und Weise mit der rohen Materie umgehen müssen. Also der Bildhauer ist eigentlich ein besserer Steinbrucharbeiter und kann deswegen eigentlich nie Bürger im Vollsinne von Aristoteles sein, wo es irgendwie um die Freiheit für die Kontemplation und für die philosophisch-politischen Tagesgeschäfte gehen würde. Schön und gut, also alles, was jetzt über Kunst gesagt wird, hat also was mit einem sehr spezifischen, selbsthistorisch gewachsenen Verständnis und mit einer sehr spezifischen, selbsthistorisch entstandenen Funktion von Kunst, von ästhetischer Praxis zu tun. Und dabei ist es vielleicht erstmal wichtig, so ein bisschen auseinanderzugliedern, was können eigentlich die politischen Funktionen und Leistungen von Kunst sein und in welchem Verhältnis stehen diese politischen Funktionen und Leistungen von Kunst zur Ästhetik und vor allen Dingen auch zum Autonomieanspruch der Kunst in der Moderne. Jetzt ist es so, wenn wir heute an politische Funktionen von Kunst denken, dann kommen damit irgendwie meistens irgendwie die linken, progressiven, emanzipatorischen Kräfte an und man denkt dann zuerst, die politische Funktion von Kunst ist Gesellschaftskritik, ist Sozialkritik, der Gesellschaft den Spiegel vorhalten oder die Gesellschaft zum Nachdenken über sich selbst zu zwingen oder den Verhältnissen so lange ihre eigene Melodie vorspielen, bis sie zu tanzen anfangen, in Anspielung auf einen Jugendsatz von Karl Marx. Das ist das, was wir vielleicht irgendwie im Kopf haben, wenn wir an politische Kunst denken. Das ist aber nicht die erste und nicht die einzige politische Funktion von Kunst, sondern die erste und ursprünglichste politische Funktion von Kunst ist eigentlich die der Affirmation oder der Legitimation. Affirmation oder Legitimation, was heißt das jetzt? Das kann einmal über bestimmte Inhalte laufen. Also das heißt, die Hofkunst, die höfische Kunst, dient in erster Linie natürlich unter anderem auch der Verherrlichung des Auftraggebers, des höfischen Mäzen. Das kann auch die Verherrlichung, die Affirmation eines bestimmten Lebensstils sein. Denken Sie sich mal, also wegen der Angst vor dem Wasser in meinem Keller habe ich das nicht mehr ausgesucht, aber stellen Sie sich jetzt einfach mal irgendwie so ein schönes bürgerliches Genrebild aus dem 19. Jahrhundert vor oder irgendwie so ein schönes Biedermeier-Interieur mit einer schönen bürgerlichen Familie. Ne? Das kann eben die ästhetische Affirmation und Verherrlichung eines bestimmten Lebensstils sein oder es kann natürlich die Verherrlichung und Überhöhung einer bestimmten politischen Idee sein. Dafür ganz paradigmatisch ein Kunstwerk, das ich jetzt nicht im Original mitgebracht habe. Aber das Kunstwerk ist doch so beschaffen, dass selbst sozusagen die Grundzüge der Komposition wahrscheinlich irgendwas ins Gedächtnis rufen, was die meisten schon mal irgendwo, und sei es im Schulbuch, gesehen haben. Weiß jemand, was das eigentlich ist? Also nicht mit den Figuren, aber das Land, aus dem die Figuren kommen, stimmt schon. Genau, das ist die Freiheit für das Volk von Delacroix. Also eines sozusagen, also eine der der Ikonen der der politischen Revolutionskunst und unserer heutigen Vorstellung von Freiheit, Gleichheit und all den anderen schönen Sachen, die damit verbunden sind. Das ist also auch eine bestimmte Form von legitimatorischer Kunst erstmal und natürlich von Überhöhung einer bestimmten Idee. Das wäre sozusagen Legitimation und Affirmation, die über Inhalte läuft. Es gibt eine andere Form der legitimatorischen Funktion von Kunst, die ist more tricky sozusagen. Die läuft nicht über den Inhalt, sondern dezidiert über die Form. Wenn Sie nämlich sagen, der Kunstgeschmack ist so exklusiv, dass Sie um bestimmte Kunstwerke überhaupt noch erschließen zu können, so ein halbwegs abgeschlossenes Hochschulstudium brauchen, um noch einigermaßen hinterherzukommen, dann erfüllt sozusagen die Tatsache, dass Sie das können oder zumindest so tun können, als ob Sie es könnten. Also ne, Sie kennen das ja auch. Also wenn Sie es dann versuchen, mal mit der Hälfte der gut angezogenen Leute, die im Museum vor irgendwelchen merkwürdigen Kunstwerken stehen und ganz schlau gucken, ins Gespräch zu kommen, dann merken sie halt, naja gut, also die Hälfte ist schon so tun können, als ob man da jetzt eine Bedeutung entdecken könnte, die nicht unbedingt da sein muss. Aber jedenfalls die Fähigkeit, das zu können, unterscheidet sie dann natürlich von der großen Mehrzahl der Masse, die sozusagen diese Entschlüsselungskapazitäten nicht hat. Und darüber hätten sie dann die das, was Bourdieu in seiner Kultur- und Kunstsoziologie als Distinktionsfunktion von Kunst beschreibt. Also sozusagen die Darstellung von Überlegenheit und überlegenem Geschmack, der dann auch irgendwie eine Rechtfertigung für eine bestimmte gesellschaftliche Position mit wieder werden kann. Gut, das ist sozusagen die erste Möglichkeit, der erste Möglichkeitskomplex, politisch affirmativ. Dann gibt es der zweite Möglichkeitskomplex, der kommt aber auch historisch etwas später. Das ist nämlich das, woran man eben als erstes heute auch denkt und woran auch unser Bundesprediger denkt, wenn er sagt, die Kunst hätte heute die Aufgabe, uns wachzurütteln. Die Frage ist dann, wozu? Soweit sollte man jetzt nicht denken. Aber das ist sozusagen die Form von Kritik. Und Kritik kann jetzt wieder sehr unterschiedliche Formen annehmen. Also künstlerische Kritik kann natürlich unmittelbar politisch sein, bevorzugt sozusagen irgendwie mit den Medien von Satire, Karikatur. Ja, also wenn ich die Bills of Rights, wie Hacke das macht, in Zigarettenform aufrolle und in eine Zigarettenschachtel stecke, dann hat das natürlich, auch wenn es nicht klassische Form von Karikatur ist, hat das was Satirisches erstmal. Es kann abgesehen davon irgendwie eine Form, können das irgendwelche Formen von Sozialkritik sein, ne? Soziale Kunst im 19. Jahrhundert, irgendwie hier eine Ikone der sozialen Kunst im 19. Jahrhundert, Courbets Schweineklopfer zum Beispiel. Es kann schließlich in der Blütezeit der klassischen Moderne, jetzt hätte ich Ihnen gerne ein paar Dix-Bilder noch gezeigt, aber vielleicht hat der eine oder andere Dix auch im Gedächtnis, ne, diese schönen Darstellungen der Kriegsversehrten in der Weimarer Republik. Es kann sozusagen wirklich einfach eine überzeichnete Darstellung einer gesellschaftlichen Wirklichkeit sein, die eben dadurch subversiv wird. Und dann gibt es schließlich noch die Erwartungen, und die hat dann wieder was, steht schon wieder relativ nah, auch mit der ästhetischen Erwartung an Kunst zu tun. Das wäre die Funktion nicht nur der Kritik, sondern wirklich die Vorstellung, Kunst kann gegebene Verhältnisse überschreiten und transzendieren. Also das heißt, sie hält nicht nur der schlechten Wirklichkeit den Spiegel vor, sondern ermöglicht uns irgendwie die Antizipation einer anderen gesellschaftlichen Wirklichkeit. Das ist jetzt, wenn Sie sich mal so vor ins Gedächtnis rufen, natürlich irgendwie der Inhalt der großen, sowohl ästhetischen als auch immer politischen Gesamtprojekte des 19. und 20. Jahrhunderts gewesen. Also wenn Sie an den englischen Werkbund zum Beispiel denken oder ans deutsche Bauhaus, dann spielt da natürlich immer sozusagen die Vorstellung einer nicht nur ästhetischen, sondern im Medium des ästhetischen auch realen gesellschaftlichen Umgestaltung eine Rolle. Oder etwas diffuser in den esoterisch schrulligen Visionen und Aktionen von Beuys, ne, die Vorstellung, dass jeder ein Künstler sein könnte, ist natürlich immer auch sozusagen die Vorstellung einer möglichen Gesellschaft, in der jeder eben Künstler sein kann und diese exklusive Stellung des Künstlers aufgehoben ist und sozusagen die allgemeinen kreativen menschlichen Schaffenskapazitäten eben nicht mehr für diesen exklusiven Bereich der Kunst reserviert sind. Also da steckt natürlich auch irgendwie eine politische Utopie und Vision dahinter. Und das wäre eben sozusagen der kritische Phänomenkomplex. Kunst soll irgendwie gegebene gesellschaftliche Wirklichkeit auch überschreiten und transzendieren. Gut, jetzt ist es ja so, dass wenn wir uns das jetzt angucken, diese drei Funktionskomplexe von Kunst erstmal untereinander relativ widersprüchlich scheinen mögen, als auch gerade der erste Funktionskomplex mit dem Autonomieanspruch der Kunst wirklich zu kollidieren scheint. Also das heißt, wie kann Kunst eigentlich autonom sein, wenn sie gleichzeitig politische Legitimations- und Herrschaftsfunktionen erfüllt? Wie immer ist die Antwort, die ein Soziologe dazu geben kann, paradox und selbst absurd. Sie ist es gerade deswegen oder sie wird es gerade deswegen. Warum? Also ganz einfach runtergebrochen könnte man sagen, damit irgendein Legitimationskonstrukt funktioniert, braucht es einer relativen Unabhängigkeit von legitimierender und legitimierter Instanz. Ja? Sonst geht das nicht. Also das heißt, damit die Kunst Legitimationsfunktion erfüllen kann, muss sie irgendwie relativ autonom gegenüber dem Auftraggeber sein und sie muss gleichzeitig irgendwie mit einer Vorstellung verknüpft sein, dass der Kunst, dass der Künstler eben nicht nur ein Handwerker ist, sondern in besonderer Weise den Draht zum Höheren hat. Und daran hat dann natürlich der Auftraggeber stellvertretend auch mit teil. Und das funktioniert eigentlich ein bisschen so ähnlich wie, also es gibt, das ist eine künstlerische Verarbeitung, das ist jetzt keine historische Wirklichkeit, aber es spielt auch eine sozusagen einen wirklichen historischen Verlauf an. In Baudolino von Eco, diesem Roman über den lügenerfindenden Sohn von Kaiser Barbarossa, gibt es die Anekdote, wie Barbarossa irgendwie sucht, wie kann er sich jetzt im Streit mit der Kirche als weltliche Macht, als relativ autonom behaupten. Wenn er das selbst sagt, ist natürlich der Konflikt einfach zwischen zwei relativ gleich starken Instanzen. Was ist die Alternative, was ist die Lösung, die Baudolino vorschlägt? Gib doch den Rechtsgelehrten und Theologieprofessoren der Universität Bologna die Freiheit der Wissenschaft. Dann können die nämlich aus der Wissenschaft und aus der Theologie unabhängig von der Kirche beweisen, warum auch die weltliche Macht in ihren Eigenrechten unabhängig von der Kirche zu sein hat. Die Pointe der Geschichte ist jetzt, also Baudolino erzählt die Geschichte später, einem griechischen Historiker, der die aufschreibt, und der fragt ihn, was Kaiser Barbarossa jetzt hat machen lassen, als es dann bei diesem Gutachten der Freien Universität Bologna sozusagen auch ein Gegenvotum gegeben hat. Die Vorstellung des Geschichtsschreibers ist, er hat natürlich die Leute, die das Gegenvotum gebracht hat, sofort hinrichten lassen. Aber der Witz ist natürlich das gerade nicht, ne? Weil das Gegenvotum ist sozusagen erst die eigentliche Autorisierung, dass das Hauptvotum sozusagen stimmen kann, weil das ist die Garantie und die Rückversicherung, dass die Wissenschaft eben wirklich autonom gegenüber der politischen Instanz ist und deswegen auch die politischen Ansprüche des Kaisers als autonome Instanz wieder legitimieren kann. Gut, also ist jetzt ein bisschen pointiert zugespitzt, aber ungefähr genauso können Sie sich die Funktion eigentlich der Autonomisierung von Kunst in ihrer Funktion als Herrschaftskunst vorstellen. Das Ganze ist historisch, das einfach als Literaturtipp ganz schön ausgearbeitet bei Martin Warnke, der Hofkünstler zur Vorgeschichte der modernen Kunst, heißt dieses Buch. Das ist halt auch insofern interessant, weil er so mit ein bisschen so einer bestimmten Vorstellung gerade der ästhetischen Avantgarde, die sich ja immer sozusagen von der Kunst im höfischen oder staatlichen Auftrag abgegrenzt hat im 19. Jahrhundert, aufräumt und die Wurzeln unserer modernen Autonomievorstellung eigentlich gerade dort zeigt. Denn bereits für den Typus des Hofkünstlers der Renaissance waren ja Originalität und Singularität der künstlerischen Vision und Weltdurchdringung eine Leitidee, die nur mit einer gesteigerten Autonomie der Kunst und des Künstlers vereinbar war, die dem Künstler zugeschriebene Gabe geistiger Welterfassung oder gar Erschaffung implizierte dabei einerseits eine neue formal-ästhetische Dimension, die gerade die Transzendierung handwerklich-stilistischer Konventionen forderte. Andererseits verlieh sie der Kunst den über den Abbildcharakter hinausgehenden Bedeutungsgehalt einer aktiven Auseinandersetzung mit und eines gestaltenden Eingreifens in die Realität. Wenn Sie das jetzt mal, jetzt müsste man das wieder mit Bildern illustrieren, aber wenn Sie sich jetzt mal so ein bisschen mit Hofkunst auseinandersetzen, dann werden Sie relativ schnell feststellen, dass es in der höfischen Kunst eigentlich eine Entwicklung gibt, wo es neben dieser Verherrlichung des Mäzen natürlich immer auch die Funktion der Hofkunst gibt. Der Künstler ist der, der sozusagen ein bisschen Narrenfreiheit hat, dem Fürsten auch den Spiegel vorzuhalten. Also das heißt, die Vorstellung des Künstlers als Fürstenerzieher, die es ja wirklich gibt, ist tatsächlich sozusagen ein Hintergrund dann auch der Vorstellung, die sich in den modernen Vorstellungen, wie sie sich bei Schiller finden, von der Kunst als Medium der ästhetischen, allgemeinen ästhetischen Erziehung wiederfinden lassen. Okay. Standen beide Dimensionen der Kunst zunächst noch im Dienst der weltlichen oder geistigen Macht, die sie alimentierte, verdichteten sie sich mit der Ausdifferenzierung eines relativ autonomen Kunstfeldes seit Ende des 18. Jahrhunderts zu zwei differenten Kunstauffassungen, die trotz wechselseitiger Beeinflussung immer wieder einander entgegengesetzt worden sind. Die eine Kunstauffassung, das wäre die La-Polar-Auffassung, hat ihre Tradition und ihre philosophische Begründung mehr oder weniger bei Kant in der Kritik der Urteilskraft. Wie stellt sich der Kant das vor? Das Kunstwerk muss eigentlich sozusagen immer autonom sein, sowohl vom politischen Auftrag als auch autonom gegenüber bestimmten handwerklichen Konventionen. Also das heißt, das echte Kunstwerk ist nicht das, im Unterschied zur hochmittelalterlichen Vorstellung, das perfekt gemalt ist, das irgendwelche handwerklichen Konventionen eins zu eins erfüllt, sondern es ist das Kunstwerk, in dem der Künstler als Genie sich selbst die Regeln gibt. Und das heißt, was damit eingeführt wird, ist was, was für die moderne Kunst eigentlich konstitutiv ist, die permanente Regelverletzung, also die permanente Umwälzung aller ästhetischen Konventionen wird eigentlich selbst zur ersten Regel der Kunst. Ne? Also das heißt, sie müssen irgendwie provozieren und das Vorangegangene umwälzen, sonst ist es keine Kunst, sondern eben nur gut gemachtes Handwerk. Und diese Seite setzt dabei im Bereich der Selbstgesetzgebung eben vor allen Dingen auf die Formgebung. Und die Formgebung, die freie Formgebung, frei von handwerklichen Konventionen, aber eben auch von politischen Ansprüchen an den Künstlern, ist sozusagen die der Garant der Authentizität des Kunstwerkes. Diese Vorstellungen finden Sie dann reformuliert auch bei Hegel wieder und sie wird tatsächlich in einer typischen französischen vereinfachten Übersetzung von Hegel, wird sie dann von Victor Cousin auf die Formel La pour la runtergebrochen, also die Kunst, die eben nur für die Kunst da ist, der Künstler, der nur für andere Künstler produziert im Idealfall. Und das wird im 19. Jahrhundert dann tatsächlich zum Schlachtruf und zur Leitidee einer ganzen künstlerischen Bewegung. Das Wichtige an dieser künstlerischen Bewegung ist jetzt aber, dass sie sozusagen einen doppelten Bruch markiert. Es ist nämlich der Bruch sowohl mit der Herrschaftskunst und mit der sozusagen politischen oder kommerziellen Vereinnahmung der Kunst. Es ist aber auf der anderen Seite auch ein Bruch mit der im 19. Jahrhundert valenten Auffassung von Kunst als Medium sozialer und politischer Umwälzung, sozialer und politischer Bewegung, für die eben solche Leute wie Proudhon stehen. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, stelle ich mal einfach in den Raum, hat irgendjemand eine Vorstellung, warum die Avantgarde im 19. Jahrhundert eigentlich so ein Riesenproblem mit der sozialen und politischen Kunst hat, die es zeitgleich gibt? Also alle Leute, die sozusagen ästhetische Avantgarde sind, die La pour la sich auf die Fahnen schreiben und ganz laut schreien, sind ja jetzt gleichzeitig in den meisten Fällen Leute, die so ein gewisses Unbehagen an der bürgerlichen Gesellschaft, wie sie im 19. Jahrhundert sich darstellt und aussieht, mit den sozial bewegten Künstlern und frühsozialistischen Kunsttheoretikern teilen. Also das ist ja nicht so, dass die sozusagen politisch ganz woanders stehen, aber sie haben trotzdem ein Problem damit, dass Kunst hauptsächlich als Medium von Politik fungieren soll. Warum eigentlich? Das ist eine interessante Frage, weil das holt, werden Sie merken, das wird uns auch wieder einholen. Also wenn der Politikzug erstmal wieder durch ist, wird in spätestens 10 Jahren wieder die La-Polar-Position irgendwie ein bisschen dominanter werden und alle werden sagen, naja, politische Kunst ist jetzt eben doch nicht das Wahre. Niemand eine Vorstellung? Ja, vielleicht, weil die Autonomie und die Selbstbestimmung halt im Vordergrund stehen sollten. Mhm. Also das Selbstregieren vielleicht sogar. Mhm. Genau, und das ist eigentlich der wichtige Punkt. Es geht nämlich dahinter, und das ist, glaube ich, was man jetzt auch verstehen muss, wenn man die Avantgarde des 19. Jahrhunderts wirklich verstehen will. Es geht ja nicht nur einfach um eine Verneinung des Politischen, sondern es geht um eine Verneinung einer bestimmten Art von Politik. Es geht nämlich um die Verneinung auch einer Funktion von Kunst als Medium politischer Agitation, die sozusagen den Leuten Inhalte und Positionen vermittelt. Und also letzten Endes steht dahinter eigentlich die ganze eine Kritik an der ganzen Vorstellung der jakobinischen Auffassung, später auch leninistischen Auffassung, kennt man heute, wo man die Jakobiner vergessen hat, vielleicht noch eher, einer ästhetischen, philosophischen, wissenschaftlich, wie auch immer beschaffenen Elite, die die Massen irgendwo hinführen würde. Und es geht in der Avantgarde eigentlich um den Anspruch einer tatsächlichen Selbstregierung. Eine tatsächliche Selbstregierung kann eigentlich, also ist nicht mehr garantiert, wenn man im Kunstwerk die eine eindeutige Botschaft verpackt, die halt nur mit dem Befolgen bestimmter eindeutigen und für jeden lesbaren Codes sozusagen auch entschlüsselt werden kann und nachvollzogen werden kann, sondern Selbstregierung heißt eben, dem ästhetischen Prozess sowohl auf der Produzenten- als auch auf der Rezipientenseite irgendwie die Freiheit zu geben und die Freiheit zu lassen, neue Formen zu finden und damit eben auch neue Formen der Reflexion zu eröffnen. Gut, ich springe jetzt direkt aus dieser Betrachtung der Entgegensetzung und des doppelten Bruchs, den die Avantgarde im 19. Jahrhundert mit einer bestimmten Auffassung von sozialer und politischer Kunst vollzieht, in die Gegenwart und versuche abschließend jetzt doch nochmal vielleicht einiges zu sagen, was bei einer Neubestimmung des Verhältnisses von Kunst und Politik helfen könnte, die vielleicht gerade notwendiger denn je ist. Man könnte ja sagen, dass die Gefahr oder die Versuchung des aktuellen Political Turns der Kunst darin liegt, dass man einfach sagt, jetzt ist alles anders und man macht einfach irgendwie was anderes und man reflektiert wieder nicht auf das, was sozusagen immer die sozialen, politischen, gesellschaftlichen Voraussetzungen sind, die damit verbunden sind, dass an die Kunst bestimmte Erwartungen adressiert werden und dass Kunst bestimmte Funktionen überhaupt wahrnehmen soll. Ich will deswegen, also ne, auch wenn mich das natürlich persönlich freut, mich das immer, wenn man sagt, Kunst soll wieder politisch sein, weil ich irgendwie jahrelang immer selbst ja so ein bisschen in einem Forschungsprojekt, in dem ich mal gearbeitet habe, gegen eine bestimmte La-Cour-La-Vorstellung angeschrieben habe und auch die Gesellschaftskunst der DDR da immer mit hochgehalten und verteidigt habe. Also in gewisser Weise freut einen das natürlich, wenn jetzt auf einmal alle sagen wieder, Kunst ist irgendwie immer politisch und sozial. Aber es wäre natürlich naiv, gerade wenn das alle sagen und wenn das alle sagen, die vor 10 Jahren noch das Gegenteil behauptet haben, zu glauben, dass da jetzt wirklich ein Bewusstseinswandel dahinter steht, der was mit Reflexion und Lernprozessen zu tun hat. Sondern wenn auf einmal so ein radikaler Umschwung zu beobachten ist, dann ist eigentlich eher die interessante Frage, welche gesellschaftsstrukturellen Verschiebungen stehen jetzt eigentlich hinter dieser ideologischen Verschiebung, dieser ideologischen Neubewertung von Kunst. Und damit wird die Sache eigentlich ein bisschen problematisch. Also das ist dann auch ein Grund, weswegen man sich vielleicht nicht unbedingt über diese Repolitisierung der Kunst gleich freuen soll. Warum wird das problematisch? Um die Verschiebung auf Seiten der Kulturproduktion zu verstehen, ist es zunächst wichtig erstmal, sich kurz die Rolle zu vergegenwärtigen, die der Markt historisch für die Autonomie der Kunst gespielt hat. Vereinfacht gesagt, spielt die Ausdifferenzierung eines freien Kunstmarktes für die künstlerische Produktion zunächst einmal die Rolle eines Motors der Emanzipation und Autonomisierung. Denn so sehr wir es heute gewohnt sind, in allen möglichen Bereichen ständig auf den Markt und seine zerstörerischen Wirkungen zu schimpfen, muss man sich ja erstmal fragen, was zerstört der Markt und die Marktökonomie eigentlich historisch, wenn es zum Beispiel um Kunst geht. Sie zerstört sozusagen erstmal die letzten Reste einer unmittelbaren Bindung von politischer Macht und Kunst und damit auch natürlich die letzten Reste einer direkten Vereinnahmbarkeit von Kunst durch Politik. Und das ist durchaus erstmal historisch eine ziemlich wichtige und zentrale Entwicklung, um das jetzt nicht nur abstrakt zu halten. Sie alle kennen irgendwie zumindest aus dem Schulunterricht noch eine Kunstform, die für die Moderne ganz, ganz wichtig geworden ist, im 19. Jahrhundert den Impressionismus in Frankreich und dann später dafür für vor allen Dingen Deutschland bekannt, den Expressionismus. Es ist so, dass sowohl Impressionismus und Expressionismus ohne die gleichzeitige endgültige Durchsetzung des freien Kunstmarktes nicht möglich gewesen wären, weil sowohl Impressionismus als auch Expressionismus sind zunächst Kunstströmungen, die dezidiert gegen die staatlich geförderte akademische Kunst anmalen und deren Durchsetzung, natürlich damit sich sowas durchsetzt, auf Deutsch gesagt, müssen die Künstler irgendwie anders versorgt werden können. Damit sie anders versorgt werden können, muss es irgendeine Möglichkeit geben, dass es Absatzkanäle für Kunst gibt, die eben nicht auf Kunstprofessuren oder staatliche Stipendien angewiesen sind. Und es ist zum anderen vorausgesetzt, dass es auch Distributionskanäle gibt, also dass Kunst irgendwelche Verbreitungswege hat, die nicht staatlich kontrolliert werden können. Okay, also das ist erstmal historisch sozusagen eine ganz wichtige Rolle des freien Kunstmarktes gewesen, sowohl für die Durchsetzung bestimmter ästhetischer Strömungen, als auch überhaupt für die Autonomisierung und Herauslösung der Kunst aus dem Kontext unmittelbar politischer Funktionen. Jetzt ist es aber so, dass, wenn man das jetzt wieder so ein bisschen provokant runterbrechen will, das Ganze im 20. Jahrhundert eigentlich nur so gut funktioniert erstmal mit der Autonomie der Kunst, weil es eigentlich ein ausbalanciertes Spiel der Kräfte zwischen zwei Heteronomieinstanzen gibt. Also das heißt, der Staat und die staatliche Rolle der Kunstförderung und Kunstlenkung oder auch anderer öffentlicher Träger, vor allen Dingen der Kirchen, verschwindet ja nicht einfach. Aber sie wird sozusagen durch eine andere relativ autonome Machtinstanz ergänzt. Und man könnte sagen, im 20. Jahrhundert halten sich sozusagen Staat und Ökonomie im Bereich der Vereinnahmung der Kunst so gut in Schach, dass die Kunst von keiner Seite vollständig vereinnahmt werden kann. Weil der Künstler kann sozusagen, wenn es auf dem Markt und mit dem Markterfolg so schnell erstmal nicht klappt, immer noch in Umwandlung des alten Hölderlin-Wortes, was bleibet, aber stiften die Dichter, gab es ja mal die schöne Umwandlung, den Dichtern aber bleiben die Stiftungen. Also der Künstler kann sich sozusagen, auch wenn es mit dem Markterfolg erstmal nicht klappt, immer noch bei einer Stiftung oder bei irgendeinem staatlichen Stipendium bewerben, um sich irgendwie über Wasser zu halten, und kann gleichzeitig auch sozusagen, kann Kunst gegenüber der Kurzfristigkeit von mehr oder weniger kommerziell gelenkten Markterwartungen im Bereich der langfristigen Ankaufspolitik von Galerien und Museen auch immer noch ein bisschen anders gelenkt werden, was sozusagen so ein bisschen Ausgleich gegen eine reine Kommerzialisierung der Kunst und vor allen Dingen auch gegen die Beschleunigung von Kunsttypes, die jetzt mit einer reinen Marktökonomie verbunden sind, bedeutet. Jetzt könnte man sagen, dieses Gleichgewicht der Kräfte ist seit den 1990er Jahren ziemlich massiv gestört. Was passiert jetzt? Es ist zweierlei. Also auf der einen Seite hat man es damit zu tun, dass, das wissen Sie alle, muss ich jetzt nicht weiter ausführen, aus verschiedenen Gründen die staatliche und öffentliche Kunstförderung seit 20 Jahren massiv zurückgeschraubt wird in sehr, sehr vielen verschiedenen Bereichen. Und das ist ja auch sozusagen im Kontext der gegenwärtigen Staatsschuldenkrise einer der wesentlichen Positionen immer, wo kann man sparen am besten? Natürlich erstmal bei Kunst und dann bei der Wissenschaft. Das juckt sozusagen nicht so viele Leute. Ne? Das heißt, sozusagen diese Absicherung ist von der einen Seite gefährdet. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine ganz, ganz neue Nachfrage nach Kunstwerken, und deswegen eine extreme Beschleunigung und einen extremen Hype des Kunstwerkes. Wo kommt die her? Also von drei Seiten. Auf der einen Seite drängen sozusagen seit 1990 vermehrt als Käuferschichten die, sagen wir mal ganz grob, Globalisierungsgewinner auf den Plan. Ja, das heißt, die neuen vor allen Dingen auch also Eliten aus dem ehemals staatssozialistischen Lager in Russland, in China und so weiter und so fort, Also wir haben es mit einer extrem potenten ökonomischen Käuferschicht, damit auch mit einer extrem potenten ökonomischen Nachfrage nach Kunst zu tun. Gleichzeitig haben wir es mit Leuten zu tun, denen sozusagen die langfristige ästhetische Sozialisation und das ästhetische Feingefühl für bestimmte Binnendifferenzierungen, die jetzt die Kunstproduzenten gerne machen würden, oft fehlt. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum diese figurative Malerei so einen Hype hat. Ne? Figurative Malerei, ich mag figurative Malerei, aber sie ist tatsächlich sehr viel voraussetzungsloser als Konzeptkunst. Das heißt, wenn man nicht besonders viel Ahnung von Kunst hat, hängt man sich eben lieber irgendwie so ein neues, so ein Bild aus der neuen Leipziger Schule ins Zimmer oder ins Büro, als irgendwie ein kompliziertes Werk der Conceptual Art. Gut, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, Kunst ist ein wichtiger Spekulationssektor geworden. Also das heißt, gerade in Zeiten von ökonomischen Verwertungskrisen ist es so, dass Kunst zwar ein Hochrisikoanlagefeld ist, aber gleichzeitig ein Hochrisikoanlagefeld, auf dem sozusagen innerhalb kürzester Zeit extrem hohe Renditen teilweise zu erzielen sind, wenn man an der richtigen Stelle sozusagen am richtigen Ort ist. Und zum Dritten und eng damit verbunden, Kunst ist natürlich sozusagen neben dem Vatikan natürlich das wichtigste, also die wichtigste Instanz der globalen Geldwäsche, mit der man Einkommensquellen aus illegalen oder halblegalen Geschäftszweigen, also Prostitution, Waffenhandel, was auch immer, sozusagen weißwaschen kann. Und das im doppelten Sinne, weil gleichzeitig sozusagen ästhetischer Anspruch und gleichzeitig wirklich Weißwäsche des Geldes, wenn das durch genügend Kunstwerke durchgeflossen ist, ist nicht mehr nachprüfbar, woher es ursprünglich kam. Das Ganze hat jetzt natürlich sozusagen auf der einen Seite, könnte man sagen, für die Künstler ist es ja teilweise schön, weil das brachte jetzt, also gerade für Leipziger, auf dem Hochpunkt des Hypes um die neue Leipzig School, auf den internationalen Kunstmärkten war es ja so, dass der Goldregen nicht nur über die etablierten Großkünstler wie Neo auch rieselte, sondern dass sozusagen jeder publige Student einfach nur warten musste, bis irgendein amerikanischer Interessent ins Atelier kam und einfach mal von der Stange weg das Atelier leer gekauft hat. Das waren dann natürlich nicht so viele Summen, also nicht solche Summen, die man für Neo Rauch bezahlt, aber auch relativ unbekannte Leute konnten da kurzfristig doch Summen im fünfstelligen Bereich relativ locker mal erzielen. Und falls hier der oder die eine oder andere sitzt, die versucht, mit Kunst ihren Lebensunterhalt tatsächlich zu finanzieren, dann wissen Sie wahrscheinlich auch, dass man darüber natürlich unabhängig von den Quellen erstmal sehr dankbar sein kann. Gleichzeitig ist natürlich das Ganze, wenn man jetzt irgendwelche Erwartungen an Kunst hegt, die nicht nur kommerzielle sind, natürlich enorm frustrierend. Es ist enorm frustrierend. Warum? Irgendeine Vorstellung, warum das frustrierend sein kann für die Leute, die jetzt da involviert sind? Wenn ein Kunstwerk von ihr nicht gekauft wird wegen dem einzelnen Kunstwerk, sondern nur wegen der Stilrichtung, der es angehört? Es ist sozusagen nicht meine Singularität als Künstler und das pisst mich als Künstler natürlich an, weil auch wenn ich vielleicht inzwischen poststrukturalistisch und postsubjektivistisch vom Tod des Subjektes oder was auch immer rede, ich möchte natürlich, dass der Zufall gerade durch mich spricht. Ne? Also meine Einzigartigkeit wird radikal in Frage gestellt, aber selbst wenn es nicht nur um meine Einzigartigkeit als Künstler geht, sehe ich mich auch damit konfrontiert, dass die Bewertungs- und Wertsetzungskriterien überhaupt keine nachvollziehbaren ästhetischen Kriterien mehr so richtig sind, weil so die klassische Vorstellung von Ästhetik war ja auch immer irgendwie gewesen, also was wirklich bleibenden künstlerischen Wert hat, hängt nicht nur von der Marktsumme ab, sondern auch sozusagen von der Dauerhaftigkeit einer Rezeptionspraxis, die daran geknüpft werden kann. Ne? Also das also was sich Benjamin irgendwie vom Kunstwerk erhofft hat und vorgestellt hat, ist, man kann da immer wieder drauf gucken und das ist so vielfältig, dass es immer wieder sozusagen einen neuen Deutungsprozess, einen neuen Interpretationsprozess in Gang bringt und hervorbringt. Und das setzt vor allen Dingen erstmal voraus, dass man natürlich erwartet, dass es eine allgemeine Sichtbarkeit von Kunst gibt, Die ist für die Gegenwartskunst aber aufgrund der relativ eingeschränkten Ankaufsetats von Museen inzwischen relativ eingeschränkt. Was habe ich als Künstler davon, wenn mich nur meine unmittelbaren Käufer irgendwie sehen und vielleicht noch deren Besucher und Kunden? Also die ganze Problematik, die natürlich mit der Öffentlichkeitsfunktion der Kunst im Kontext einer stärkeren Reprivatisierung der Kunst verbunden ist. Und letzten Endes ist es halt auch das Problem, ich habe eigentlich überhaupt nicht mehr die Sicherheit, dass das ästhetische Urteil, das jetzt irgendwie dazu geführt hat, dass gerade mein Kunstwerk gekauft worden ist, irgendeine langfristige Stabilität aufweist. Weil ich weiß ziemlich genau, Kunstmärkte sind genauso wie alle anderen Werke sehr hektisch und das heißt, die Hypes kommen immer schneller. Und gut, also ich fange jetzt vielleicht mal 2-3 Jahre den Goldregen auf, aber ich weiß irgendwie auch schon genau, dass egal wie gut oder interessant ich das mache, was ich gerade mache, es möglich ist, dass in 3 Jahren gerade alles vorbei ist und jeder sagt, ach Gott, figurative Malerei, nee, das kann ich nicht mehr sehen, das will auch niemand mehr kaufen. Okay, also man hat es hier mit einer relativ misslichen Situation der Kunstproduzenten zu tun, die vielleicht bis zu einem gewissen Punkt erklären kann, warum Kunstproduzenten, das sind natürlich keine Automatismen, ne, aber in eine Situation versetzt sind, wo die Infragestellung bestimmter politischer, ökonomischer Gegebenheiten ihnen sehr viel näher liegt als noch vor 20, 30 Jahren, einfach weil sie aktuell sehr viel stärker und unmittelbarer davon betroffen sind. Und das kann natürlich eine Repolitisierung befördern. Jetzt würde sich sowas aber nicht durchsetzen, wenn es nicht gleichzeitig, haben Sie Geduld und lassen mich noch 10 Minuten überziehen? Okay, das ist jetzt der Versuch, ob es eine Autonomie der Wissenschaft gibt, die nicht nur in der Funktion des Absitzens einer Pflichtvorlesung besteht. Also das würde sich jetzt nicht durchsetzen, wenn es nicht gleichzeitig irgendwie ein gesellschaftliches Bedürfnis und eine gesellschaftliche Erwartung an Kunst geben würde, dass die jetzt irgendwie wieder politisch werden soll. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt die eigentlich her? Mir fällt gerade auf, wenn ich hier in meinen Text gucke, ich habe noch ein was vergessen, was ich Ihnen noch sagen wollte, was auf der Produzentenseite, glaube ich, unglaublich wichtig für die Repolitisierung ist. Es ist nämlich die Erfahrung mit einer bestimmten Funktion, die ästhetische Subversion für eine kapitalistische Marktökonomie spielt. Also ästhetische Subversion ist eigentlich wie jede andere Form von Subversion das experimentelle Ausprobieren von neuen Bedürfnis- und Anreizstrukturen, die sozusagen gesamtgesellschaftlich noch nicht etabliert und vermarktungsfähig sind, die aber sozusagen auf eine Potenzialität hinweisen, ne? Also auf einen potenziellen Absatzmarkt und auf potenzielle Vermarktungsstrategien, die anderweitig nutzbar werden. Das heißt, gerade in ihrer avantgardistischsten Ausprägung hat es Kunst in kapitalistischen Gesellschaften immer damit zu tun, dass sie eigentlich permanent sich der Tendenz ausgesetzt sieht, Dekoration des Systems zu werden, um nochmal den guten alten Joseph Beuys zu zitieren. Also Dekoration des Systems zu werden, also Beuys wusste, wovon er sprach. Aber um zu verstehen, wovon man spricht, also im Antragstext, nicht im Antragstext, sondern im Flyertext habe ich ja gesehen, gibt es Bezüge auf die situationistische Internationale. Wissen Sie, warum diese Jungs und Mädels sich eigentlich aufgelöst haben, obwohl sie doch so tolle Aktionskunstformen entwickelt haben, die uns heute noch ständig in unserem Alltag begegnen? Flashmobs, so weiter und so fort. Na, nicht nur, dass es zum Mainstream wird, sondern dass sie gemerkt haben, dass es das wurde. Und es gibt halt in den Auflösungserklärungen tatsächlich die Formulierung, wir wollten das Spektakel angreifen und nicht anführen. Also das ist sozusagen genau das Problem, was sich darin ausdrückt. Und Sie könnten das jetzt durchgehen, wenn Sie sich mal so an die ästhetische Theorie, Rezeptionstheorien in den 60er Jahren erinnern würden. Cultural Studies sind vielleicht irgendwie bekannt und ein Begriff. dann haben die eigentlich immer gegen die Massenkulturkritik der Frankfurter Schule betont, dass es ja irgendwie immer noch Möglichkeiten der Intertextualität und der subversiven Interpretation auf Seiten der Rezipienten gibt. Und das ist sozusagen der Hort der Autonomisierung, der von der bösen Massenkultur nicht angegriffen werden kann. Wenn Sie jetzt genauer hingucken, haben Sie allerdings genau das, was damals beschworen wird als großer Hort der ästhetisch-politischen Subversion, haben Sie eigentlich inzwischen in jeder amerikanischen Fernsehserie und in jedem Actionreißer, der etwas besser gemacht ist, weil der sozusagen immer damit spielt, dass er intertextuell in Bezug auf verschiedene andere Werke desselben Genres gelesen werden kann und eben auf verschiedenen Rezeptionsebenen gleichzeitig schon wieder als Ironisierung des Genres gelesen werden kann für die Intellektuellen, die sich dann trotzdem mal so einen richtigen Kracher gerne angucken wollen. So weiter und so fort. Ne? Also das heißt, das sind solche Vereinnahmungsstrategien, mit denen sich die Künstler auch ausgesetzt, also denen sich die Künstler auch ausgesetzt sehen. Und ich denke, dass das auch befördern kann, dass man sagt, also wenn ich mich ästhetisch schon nicht entziehen kann, dann kann ich auch gleich wieder richtig politisch werden. Gut, jetzt ist aber die interessante Frage, woher kommt eigentlich die Nachfrage und woher kommt es, dass selbst unser Bundesprediger Joachim Gauck uns jetzt sagt, dass die Kunst uns heute wachrütteln soll. Ich würde sagen, das hat was mit einer Tendenz zu tun, die man mit Verschiebung in der Repräsentativdemokratie in den letzten 10, 20 Jahren in Verbindung bringen kann, die heute in den Politikwissenschaften mitunter unter dem Schlagwort Postdemokratie verhandelt werden, von Colin Crouch geprägt. Postdemokratie heißt letzten Endes, dass die formalen Strukturen repräsentativ-demokratischer Beteiligung und zivilgesellschaftlicher Partizipation der Bürger am politischen Prozess zwar nicht verschwinden, aber letzten Endes permanent ausgehöhlt und unterlaufen werden. Also sei das durch die vielbeschworenen vermeintlichen ökonomischen Sachzwänge, wo man ja immer scheinbar gar nicht anders handeln kann, als man gerade politisch handeln will, sei es durch faktische Strukturen, politische Strukturen jenseits der Ebene dessen, was durch repräsentativ-demokratische Formen irgendwie noch legitimiert ist. Ne? Sie alle kennen das, also demokratische Entscheidungsprozesse selbst in der Form der Beteiligung an Wahlen werden nach wie vor auf nationalstaatlicher Ebene geregelt. Das, was Nationalstaaten an Politik umsetzen können, wird auf europäischer Ebene entschieden von Institutionen, die eigentlich nicht mal als Legitimationsfunktion mehr ein demokratisches Backup haben, sozusagen. Und in dieser Verschiebungskonstellation, bei gleichzeitigen Problemen, dass Gegenbewegungen sich auch oft noch nicht richtig artikulieren können, auch weil die neuen Organisationsformen, nach denen man vielleicht gerade sucht, noch gar nicht gefunden sind und vorhanden sind, hat man es natürlich damit zu tun, dass man nach alternativen Möglichkeiten politischer Partizipation sucht. Und da hat Kunst schon gerade in Deutschland mit der DDR auch eine gute Tradition, sozusagen politische Stellvertretungsfunktionen zu übernehmen. Jetzt denke ich aber gerade, dass diese Politisierung eigentlich eher ein Problem darstellt, als was, wo man jetzt Hoffnungen reinsetzen sollte. Wenn man sich nämlich die Geschichte so anguckt und sich auch die aktuellen Dokumente anguckt, dann sieht man doch, dass es, das fand ich lustig, weil auch das steht im Einführungstext, wo ja irgendwie auch dieser Spielblick auf die autokratischen Systeme so ein bisschen vorkommt. Das war nämlich was mir auch an der Dokumenta 13 aufgefallen ist, um auf die nochmal zurückzukommen. Also die Dokumenta 13 schielt ja eigentlich die ganze Zeit nach China, auf arabische Länder und sie hatte sogar eine eigene Dependance in Kabul, um sozusagen die internationale Solidarität, politische Solidarität mit den gerade erst im Prozess des demokratischen Aufbruchs befindlichen Nationen nochmal ordentlich zum Ausdruck zu bringen. Und ich glaube, dieses Schielen nach autokratischen Strukturen zeigt letzten Endes genau ein Problem oder auch eine Bedrohung, der politische Kunst ausgesetzt ist. Und es ist in dem Kontext sehr problematisch, wenn man es in den 1990er Jahren schon beobachten konnte, dass wenn man irgendwie zukunftsweisende Gehalte der ostdeutschen Kunst verteidigen wollte, man sich immer genau auf diese politische Funktion der Kunst bezogen hat. Die interessante Frage ist nämlich, wann wird Kunst in einem ganz bestimmten Sinne politisch? Und das kann man aus der Geschichte der DDR lernen. Sie wird genau dann politisch, wenn andere Kanäle der politischen Beteiligung verstopft sind. Und dann ist sozusagen die Frage, ob das, was an Potenzialen nicht einer politischen Kommunikation, die eigentlich besser andere Öffentlichkeitsformen leisten sollten, stellvertretend durch die Kunst erfüllt werden, ob nicht dann die Gefahr besteht, dass das, was Kunst vielleicht über die reine Kommunikation politischer Inhalte leisten könnte, wieder blockiert wird. Ne? Ich lasse jetzt mal dieses Environment weg. Ich mache mal was einfach an einem Beispiel zu einer bestimmten Haltung oder eines bestimmten Kunstwerkes der Documenta. Also einmal hier im Entwurf, dann sozusagen an der wirklichen Verwirklichung des Kunstwerks in den Fuldaauen in Kassel. Also das ist jetzt eigentlich ein politisch, also dezidiert auch so wahrgenommenes und diskutiertes politisches Kunstwerk, nämlich der Doing Nothing Garden. Der Doing Nothing Garden ist einfach mal ein riesengroßer Haufen von Abfällen, die man jetzt einfach sozusagen ist eigentlich ein Komposthaufen. Ne? Also der Doing Nothing Garden, da lässt man sozusagen die Natur sich selbst wiederherstellen. Und ich glaube, so unfreiwillig bringt das letzten Endes so eine gewisse Paradoxie auf den Punkt, die die aktuelle Documenta eigentlich auch dort gezeigt hat, wo sie gerade am politischsten sein wollte, nämlich gerade im Bereich, das war ja irgendwie die große Thematik, Verhältnis Gesellschaft, Natur, Naturverhältnisse, wie gehen wir mit Tieren um, sollen Tiere nicht irgendwie auch gleichberechtigte Partner sein, die Frage, ob sich eine Gesellschaft das zumuten kann, schon die Tiere zu integrieren, wenn sie noch nicht mal alle Menschen gleichermaßen integrieren kann. Aber gut, das ist eine andere Frage. Das sind die großen Themen, aber gerade in diesem Bereich können Sie eigentlich sehen, dass der Titel des Kunstwerkes, glaube ich, relativ paradigmatisch ist. Es ist nämlich sozusagen der Rückzug in einen bestimmten vermeintlich radikalen Gestus, der am Ende aber alles so laufen lässt, wie es läuft. Und damit gleichzeitig irgendwie die Hoffnung produziert, dass wenn man alles so laufen lässt, wie es eben läuft, letzten Endes auch bestimmte systemische Selbstheilungs- und Selbsterhaltungskräfte greifen und die politische Aktion damit letzten Endes wieder überflüssig wird. Ne? Also ich meine, wenn man es provokant sagen will, könnte man sagen, einige der Kunstwerke auf der politischsten aller Documentas bisher sind eigentlich, wenn man sie mal durchdenkt, Aufrufe zum Rückzug in ästhetische Kontemplation, die sich aber einen unglaublichen politischen Anspruch geben. Und damit wär ich beim Schlusspunkt, den ich nicht auflösen kann, aber vielleicht, wer Lust hat, kann man noch 5 oder 10 oder auch 20 Minuten darüber diskutieren. Der Schlusspunkt wäre die Frage, wie kann man jetzt eigentlich sinnvoll damit umgehen? Also das heißt, sowohl als Künstler als auch als politisch interessierter Kunstrezipient, was sind die Möglichkeiten einer politischen Kunst heute, die nicht so wie in der DDR bloße Stellvertreterfunktion für eine sonst blockierte politische Öffentlichkeit erfüllt? Also die mehr tut als nur das, weil dann ist die Frage, wozu braucht man eigentlich Kunst? Dann ist es besser, die anderen Institutionen wiederherzustellen und zu öffnen. Und die andere Frage ist, was kann Kunst eigentlich dezidiert leisten? Ich meine, es gibt natürlich die Möglichkeit zu sagen, wenn man politisch handeln will, dann sollte man keine Kunst machen. Das würde ich eigentlich sofort sagen. Also insofern ist die Konsequenz die ich vorhin angesprochen habe, um nochmal eines meiner Lieblingskunstwerke der BRD der 60er Jahre zu zeigen, ist die Konsequenz, die dieser Künstler gezogen hat, eben keine Kunst mehr zu machen, sondern in die politische Aktion zu gehen, ja durchaus eine nachvollziehbare. Aber die interessante Frage wäre, und das stelle ich jetzt zur Diskussion, was könnte Kunst eigentlich, ich habe da eine bestimmte Vorstellung, gebe ich zu, aber man kann auch erst mal versuchen, was kommt. Was könnte Kunst eigentlich leisten, was jenseits der Funktion einer politischen Stellvertreterfunktion für sonst blockierte politische Debatten und Funktionen liegen könnte, was dann durchaus vielleicht auch eine politische Relevanz haben könnte, möglicherweise. Am liebsten würde ich den Ball sofort zurückschießen, wenn ich überhaupt noch hätte, darüber nachzudenken. Also ich könnte natürlich auch Ansatz finden, aber also müsste man sich auch mal fragen, politische Aktion so, ne? Ich stelle mir jetzt einen Menschen vor, der zurückgegangen ist in die politische Aktion so. Mhm. Und ich stelle es mir so vor, in irgendwelchen Strukturen 20, 30 Jahre zu Tode gearbeitet hat. Und vielleicht kann man das auch gleich zurückschießen und sich dann eher fragen, so was sind die Strategien auf beiden Seiten, die man halt gegenseitig so miteinander nehmen kann, um es dann auch zu einer Sache zu machen. Das ist vielleicht eine Sache, die ich einwerfen würde, jetzt so, dass mir jetzt dann nicht so gut gefällt, diese krasse Trennung aufzumachen. Also dass Kunst jetzt auch auf Kunstwerke zum Beispiel begrenzt ist. Also und den einen Satz fand ich nur wirklich kritisch, den wir jetzt noch zuletzt gesagt haben, dass Kunst kein politisches Handeln sein kann oder so. Genau, da würde ich echt auf jeden Fall widersprechen. Also, weil ich glaube, also dass künstlerisches Handeln sehr politisch sein kann und politisches Handeln sehr künstlerisch und so weiter. Ja, ich würde sagen, dass künstlerisches Handeln sehr wohl politische Effekte haben kann, aber vielleicht die Eigenqualität, die es an politischen Effekten vielleicht induziert, gerade dadurch hervorbringt, dass es kein politisches Handeln ist. Hat irgendjemand eine Vorstellung, warum? Ich würde vielleicht sagen, dass es nicht unbedingt darum geht, immer eine Antwort zu geben und zu finden. Das finde ich, macht diese DDR-Kunst für mich nämlich extrem. Die sagt mir, so sieht's aus und so ist es und daran hast du zu glauben. Das macht auch für mich das ein Stück weit. Also, es gibt mir alles vor und ich finde, also ich weiß nicht, es verlangt halt auch eine gewisse Bereitschaft, sich zu fragen. Also im Betrachten von so einer Sache. Und dann bin ich aber wieder an der Frage, wie der Markt von Rom funktioniert. Also der halt meiner Meinung nach sehr viel, also sehr, sehr problematisch auch ist, genau da. Also das einfach das allgemein zugänglich ist und es eine sehr ausgeprägte ist und so weiter. Aber erstmal könnte man sagen, also so würde ich es vielleicht fassen, also das, was, also wenn man jetzt sagt, was ist Politik heute, ne? Ich meine, da geht es jetzt gar nicht darum, was könnte Politik sonst noch sein, sondern wie funktioniert Politik heute in der modernen Gesellschaft? Und in der modernen Gesellschaft ist Politik ganz einfach gesagt irgendwie das Finden und Formulieren und Durchsetzen kollektiv bindender Entscheidungen. Und diese Funktion wird sozusagen nochmal repräsentativ demokratisch legitimiert, aber letzten Endes geht es eben um das Durchsetzen können kollektiv bindender Entscheidungen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die Kunst gerade nicht sich anmaßen sollte und auch gerade nicht machen sollte, sondern die Alternative wäre sozusagen gerade das Offenhalten, das Anstoßen von politischen Reflexionen. Und das heißt natürlich dann, also wenn man das sozusagen sagt, man überwindet diese rigide Trennung wieder von Kunst und Politik, aber eben nicht mehr so in der Vorstellung, es gibt die künstlerische Avantgarde, die dann die politische Emanzipation der Menschheit anführt, wie man das mal im 19. und 20. Jahrhundert problematischerweise geglaubt hat, sondern wirklich genau in der Form, man verwendet einfach Kunst, um Reflexionsprozesse erstmal aufzumachen, ohne irgendwie bestimmte organisatorisch festgelegte Wege der Entscheidungsfindung vorzugeben, dann würde ich sofort zustimmen. Ne? Also ich meine, genau darin könnte vielleicht die politische und politisierbare Dimension von Kunst aktuell liegen. Und ja, das findet man ja auch in ganz, ganz vielen Bereichen. Ne? Ich meine, letzten Endes in den bisschen zugespitzt und provokant wieder gesagt, in den 1960er und 1970er Jahren war es noch so, wenn die Leute Kunst aufgegeben haben, haben sie dann meistens relativ glatte politische Agitation wirklich betrieben. Ne? Also sie sind in den Betrieb gegangen und haben versucht, die Arbeiter mit Flugblättern zu agitieren. Was man heute findet, ist ja letzten Endes so, dass neue soziale Bewegungen, gerade weil die etablierten und gefestigten politischen Strukturen fehlen und es vielleicht auch so ein gewisses Unbehagen gibt an klaren repräsentativ-demokratischen Entscheidungswegen zum Beispiel, eigentlich vermehrt versuchen, irgendwie solche künstlerischen Aktionsformen erstmal irgendwie zu integrieren, die erstmal einen Political Space sozusagen, einen Verhandlungsraum aufmachen, ohne sozusagen die Entscheidungsfindungswege schon festzulegen. Ne? Also, Ich finde es ganz spannend, mir Gedanken darüber zu machen, was jetzt unter die Grundschule fällt. Und ich finde da beispielsweise Graffiti-Kunst eine ziemlich spannende Sache, weil sie nicht zwangsläufig im Inhalt politisch sein muss, aber durch die Tatsache, dass es quasi jemand Fremdes auf privates Eigentum draufmalt, ohne zu fragen, schon auch eine politische Aussage hat, unabhängig davon, wie es ist. Und dann diese Frage, ist es quasi Kunst oder ist es ein Verbrechen, an sich schon eine Art politisches Reflexion über Privatbesitz zum Beispiel hervorruft. Ja, und das natürlich auch in der umgekehrten Form, wenn dann auf einmal Graffiti-Kunst irgendwie international erfolgreich ist und irgendwelche Leute den Banksy halt irgendwie aus der... Es gibt es ja jetzt schon, dass dann Mauern irgendwie komplett ausgeschnitten werden und gehandelt werden. Und da wird es dann, glaube ich, sozusagen unfreiwillig, wird dann die Marktlogik an dem Punkt so auch ins Absurde überspitzt, dass das selbst auch wieder Reflexionsprozesse anstößt. Also gerade aus der anderen Richtung, ne, aus dem anderen Extrem, wo es genau darum geht, eigentlich eine Kunstform, die mit einer bestimmten Vorstellung von Eigentum und Besitz an der Kunst überhaupt nicht mehr vereinbar ist, in diese Verhältnisse irgendwie zurück zu integrieren, aber Sie haben sich gemeldet. Ja, aber ich würde sagen, ich glaube, das ist ein generelles Problem, ist das sowas wie eine Erfahrung oder ein Ereignis oder sowas, dass ich vielleicht mal sagen würde, dass Kunst auch sein kann, wahnsinnig schnell in zu einem Event oder einem Objekt, also zu irgendwas, was einen Marktwert hat, was übersetzbar ist und was irgendwie sich jemand aneignet. Also das, glaube ich, ist kein Problem, was im Speziellen in der Kunst existiert, sondern das ist bei ganz vielen anderen Dingen auch bei Lebensstil, weil Gentrifizierung, Sojamilch, Trinken, das ist ja per se auch eine wirklich gute Sache. So, was, ich glaube, dass der Marktmechanismus an ganz vielen Stellen so weit ist. Dass ich mich dann eher frage, ob das berechtigt ist, praktisch, oder ob das wirklich, ob Kunst jetzt die Möglichkeit hätte, da anders damit umzugehen, weiß ich tatsächlich nicht. Also, ob es gerechtfertigt ist, im speziellen Kunst in dem Zusammenhang immer wieder zu diskutieren. Also Weil man ja auch sagen müsste, wenn man es mal konsequent durchdenkt, ne, ich meine, dann würde man letzten Endes dann schon wieder in einer Richtung sein, wo man sagen würde, also um an die klassische Vorstellung von Beuys, dass jeder ein Künstler ist, ne, anzuknüpfen, wenn jeder ein Künstler ist, dann ist es auch keiner mehr. Also das heißt, dann wäre sozusagen das, was ästhetische und kreative Praxis irgendwie als reduzierten Sonderbereich menschlichen Lebens ausmacht, irgendwie etwas, was so in Alltagsbezüge reintegriert ist, dass es überhaupt nichts Exklusives mehr wäre. Es könnte ja unterschiedliche Formen, also künstlerischen Schaffens geben. Ich bin, ich hänge auch die ganze Zeit gedanklich noch an der Graffiti-Frage, Graffiti als kulturelle Praxis. Und das, also jetzt rein äußerlich drauf geguckt, unterscheidet sich das schon von so einem High-End-Kunstbetrieb. Aber vielleicht geht es halt gerade darum, diese Grenzen halt nicht mehr aufzumachen so und das zu integrieren. Und dann würde ich schon sagen, dass dieses jede ist eine Künstlerin oder jeder ist ein Künstler nicht völlig inaktuell ist, weil sich halt jeder an dieser kulturellen Praxis mit beteiligt. Also weil jeder diesen Kulturteppich mitbebt oder so. Und da sozusagen eingreifen kann mit der eigenen Farbe. Und wo es aber jetzt anzusiedeln ist, ob sich jemand dann hauptberuflich damit befasst, darüber nachzudenken, über diese Frage und zum Beispiel künstlerisch zu handeln, da kommen zum Beispiel überhaupt keine Kunstwerke bei raus, ist eine Sache, oder jemand anders ist einfach voll auf diese Streetart-Schiene und geht jede Nacht raus. Das wäre eine andere Sache, aber das wäre alles das wäre sozusagen alles künstlerisch-kulturelle Praxis. Und es steht auch jeder dann frei. Und es gibt sozusagen auch eine neue Möglichkeit. Ich glaube, das ist auch was, was sich entwickelt, nicht nur auf der Produzentenseite, sondern gerade wenn man sagt, also wenn man jetzt mal ernst nimmt, diese Vorstellung, die man ja auch seit den 50er, 60er Jahren sehr verbreitet hat, dass der Rezipient immer zugleich auch Mitproduzent des Kunstwerkes im Prozess ist. Ne? Man hat sozusagen auch die Emanzipation der Rezeptionsseite zumindest potenziell gerade ja von der etablierten und arrivierten Kunstkritik, weil die wirklich relevanten Sachen halt irgendwie auch über Kommentarfunktionen und über Blogs teilweise diskutiert werden, wo diese elitären Zugangsbarrieren zumindest prinzipiell so ein bisschen aufgeweicht werden. Also ich bin der Letzte, der jetzt irgendwie glaubt, dass eine Technik allein irgendwie schon die emanzipatorische Praxis macht oder ersetzt, aber sie öffnet doch über die gesteigerte und auch verallgemeinerte Kommentierbarkeit von Kunst. Damit man sie kommentieren kann, muss sie erstmal jemand gesehen haben. Das ist dann wieder das Problem. Weil, ne? Ich meine, die hängt in irgendeiner Galerie, sonst schaut sich keine Sau an. Gibt es eigentlich irgendwelche, das weiß ich gerade gar nicht, aber gibt es irgendwelche Blogs für Street Art? Ja. Da sieht man, wohin das führt, wenn man zu lange in die Theorie teilweise abgetaucht ist. Und, aber ich finde das eigentlich ganz interessant. Darauf beschränkt, das Produkt Kunst herzustellen oder ob sich vielmehr eben dieses sich aneignen von Denkprozessen, von Entscheidungsfindungsprozessen, ich weiß nicht, keine Ahnung, so was wie Spieletheorie kann vielleicht auch sogar in dem Bereich irgendwie mitgedacht werden, ob das nicht der viel spannendere Bereich ist. Also wenn man dann mit vollem Bewusstsein an der finanziellen Frage scheitert. Was? Ich könnte ja auch dann in vollem Bewusstsein da reinlaufen und dann der finanziellen Existenzfrage scheitern. Ja, oder sagen, ich kann ganz bewusst in einem Brotshop auch mein künstlerisches Denken verwirklicht. Ja, und dann ist es wieder das Gesamtsystem, an dem ich hänge. Nein, das ist halt wieder auch das Problem. Das funktioniert ja immer sozusagen in zwei Seiten. Also ich meine, man hat ja ich glaube, man muss sich gerade auch als sowohl kritischer Wissenschaftler als auch als kritischer Künstler muss man sich von so einem bestimmten schematischen Vorstellung lösen. Da ist auf der einen Seite irgendwie der böse Markt und das böse Kapital und auf der anderen Seite sind die freien und emanzipatorischen Kräfte der Gesellschaft und die lassen sich nun überhaupt nicht zusammenbringen, die stehen immer gegeneinander. Das ist ja faktisch nicht so. Ne? Ich meine, deswegen war mir das so wichtig, irgendwie die Bedeutung des freien Kunstmarktes für eine gewisse Emanzipation der Kunst aus unmittelbaren politischen Bindungen erstmal zu betonen. Auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, wenn man das reflektiert, gibt es immer diese Vereinnahmungslogik. Und gerade das, also was sozusagen diese ganzen emanzipatorischen Visionen sind, also der Auflösung von Beruf und Freizeit, der Auflösung von Lohnarbeit und ästhetisch-künstlerischer Praxis und so weiter und so fort, sind ja letzten Endes auch genau die Selbstbeschreibungsformeln, die man im Bereich der schönen großen Start-ups in den Kreativberufen der schönen neoliberalen New Economy hat. Ne? Könnte man dann wieder sagen, also inwiefern ist das dann, das ist dann halt immer ein Problem. Ne? Auf der einen Seite könnte man sagen, tatsächlich ist das eine Vereinnahmung, die ja zumindest für bestimmte Eliten oder bestimmte, sagen wir nicht Eliten, sondern halt irgendwie von ihren lebensweltlichen und sozialisatorischen Hintergründen halbwegs privilegierte Leute durchaus Perspektiven einer emanzipatorischen Praxis auch in irgendwelchen Lohn- und Brotberufen eröffnet und sogar in Grenzen auch kreativen Praxis, die sie vorher nicht hatten. Und das ist ja was, wo man jetzt auch nicht einfach nur dagegen sein kann, ne? Zumal, wenn man vielleicht selbst davon profitiert. Gleichzeitig sind es halt wieder Strukturen, in denen das selbst schon wieder vereinnahmt wird im Sinne einer Unterscheidbarkeit. Ne? Also es gibt halt die Leute, die können das und es gibt die Leute, die können das nicht und sind gerade deswegen nicht mehr nur die ökonomischen, sondern auch im symbolischen Bereich und im Bereich der gesellschaftlichen Anerkennung wieder die Loser. Das war jetzt eher eine Problematisierungsreflexion und keine lösende Antwort. Ja, ich denke gerade noch an der Frage der Person, der Künstler oder der Künstlerin herum. Und ich glaube, dass der radikal freie Kunst nicht möglich ist, solange es diese Person gibt, weil es da nicht immer eine Einschränkung gibt, dem quasi zugehört wird und dem überhaupt Aufmerksamkeit geschenkt wird, dessen Werke sich dann überhaupt angesehen werden. Von der ganz bestimmten Bevölkerung. Ja, also ja. Naja gut, aber das ist halt immer das Problem, ne? Von einer ganz bestimmten Bevölkerungsschicht, da ist es halt gleichzeitig so, dass diese Autorenschaftsgeschichte ja, na, die hat ja auch wichtige Funktionen, die vereinfacht das Ganze halt ungemein, ne? Das ist immer schon eine Vorselektion und die wirkt halt dann, ich meine, das Problem hat man ja überall, ne? Also ich meine, auch bei Banksy zum Beispiel ist es halt so, dass man es inzwischen mit einem bestimmten Wiedererkennbarkeitseffekt zu tun hat, der auch wenn das irgendwie als Street Art irgendwo anfängt, wo es eine alternative künstlerische Praxis ist, letzten Endes genau der Logik gehorcht oder in diese Logik zurückfällt, die die klassische Autorenfunktion eigentlich hat, ne? Also als Autor hat man sozusagen, also der potenzieller Rezipient weiß schon von vornherein, womit er es zu tun hat. Damit er das auch weiter weiß, kann man es ihm jetzt auch nicht zu schwer machen und kann ihn nicht immer wieder neu irritieren. Also es ist halt relativ schwer aufzulösen. Ne? Doch, das wäre eigentlich spannend, immer wieder neu irritieren, aber ich glaube, das ist nicht möglich, weil eben dieser Mechanismus des Trademark-Dings halt davor schon eingreift. Manchmal ist es vielleicht ja auch einfach eine Erschöpfungserscheinung. Ne? Also das heißt, ja, man kann ja gar nicht so schnell. Und ich habe ja, also ich bin jetzt also Gott sei Dank nicht in die künstlerische Praxis gegangen, weil da hätte ich nie was Besseres als mittelmäßige Feininger-Imitationen produziert. Aber also ich mochte halt Feininger sehr und habe mich daran extrem orientiert. Und ich war halt, als ich einmal so ungefähr das hingekriegt habe, so Lichtbrechungen so zu machen wie Feininger, habe ich halt auch nur noch das gemacht. Ne? Weil man ist ja auch froh, wenn es halt einmal irgendwie funktioniert und am Laufen ist. Und man kann sich ja jetzt irgendwie nicht den ganzen Tag neue Techniken ausdecken. Also es ist ja auch ein faktisches Problem. Vielleicht ist das aber auch wieder eine Erwartung. Ne? Ich meine, das Problem stellt sich ja nur, das ist ja nur die andere Seite des Problems. Also das ist irgendwie auch nur das Problem, wenn sie diese Originalitäts- und Authentizitätserwartungen halt umgekehrt wieder irgendwie an das Einzelsubjekt und an die Einzelperson irgendwie knüpfen. Das dann halt stellvertretend irgendwie immer neu Irritationen ins System einspeisen soll. Und es gibt ja wirklich wenige Künstler, die das irgendwie leisten konnten. Ne? Also okay. Ja, ich hoffe, dass es trotz meines Hochwasserschadens und der dadurch bedingten Einschränkungen, sowohl was die Bildpräsentation als auch was so die Vortragsausarbeitung betraf, vielleicht noch ganz spannend war und vielleicht ein paar Denkanstöße gegeben hat. Und würde jetzt, weil manche sind so im Aufbrechen schon, würde jetzt mal sagen, jetzt können sie einfach alle gehen. Wer jetzt irgendwie trotzdem noch was diskutieren will, kann das gerne noch 10, 15 Minuten irgendwie auch beim Rauchen oder so. Ich rauche nicht mehr, aber ich stelle mich immer mit Rauchern gerne raus, nach wie vor noch machen. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie, also diesmal war es vielleicht manchmal theoretisch etwas kompliziert, aber nächste Woche versuche ich auch auf jeden Fall zu kommen.